Ey Kinder, jetzt hasst mich nicht, weil ich hier aufquatsche. Macht mir auch keinen Spaß. Euch auch nicht. Aber ich hab die Erlaubnis vom Kollegen Langenfeld. Stimmt? Was sagst du? Die Stechuhr, die dir. Ach so, weil du jetzt zur Party willst, wa? Nina, weil du jetzt eigentlich hier deine Sendung machen musst. Stimmt. Mensch, ich muss ja Sendung machen. Ja. Komische Zusammenhänge und Zwänge, so. Genau. Ich hab jetzt gleich mal überlegt, mit was für einer Musik. Ich hätte mit Kid Koala anfangen können. Aber machen das, können. Aber das sieht so aus, wie wenn ich mich bei den Hip-Hopern so ranwanzen will, wa? Ja, du bist auch zu nah dran schon wieder, oder? Ist zu nah dran, an wo dran? Also an Hip-Hop. Ja, ja, meine ich ja. Ja, ist schon klar. Ist zu nah dran, ja. Oder? Und dann sieht es so aus, als ob ich aber irgendwie... Aber was ist denn jetzt eigentlich am weitesten entfernt von Hip-Hop? Auf deinem Fame surfe. Fame sagt man doch, oder? Fame! Aber Fame, kennst du den Film auch noch? Klar. Warum sagen die Hip-Hopper alle Fame? Das hat vielleicht mit Deutschland zu tun. Ja, weiß ich auch nicht. Ich so gerne englische Wörter benutzen. Und kennst du den Hair-Film eigentlich, Hair? Hair? Ja. Ich hab ihn bestimmt mal gesehen, aber bestimmt auch gleich wieder verdrängen. Boah, das ist nicht schön. Meine. Die Musik ist so super. Schon mal ich einen Jungen. Echt? Der deutsche Dings hier ist sampled? Nee. Die deutsche Variante ist super. Die englische, also die Originalversion. So. Ich habe ja mal einen Ausschnitt gezeigt beim Videoschnipseln. Hier traf ich einen Jungen, der Frank Mills heißt, und das war an einem Septembertag. Zu dumm, dass ich seine Adresse verlor. Kennst du nicht? Mit dem Schnipsel war ich. Ist echt nicht? Oh, der sieht so super aus. Da fällt einem immer nur, ich muss gerade mal kicken, ob ich den da habe, dann spiele ich dir den jetzt mal. Ich weiß, du willst weg, aber dann würde ich dir den nochmal vorspielen, in der Hoffnung, dass ich dann praktisch da, von dir noch so Credibility-mäßig quasi das Hip-Hopper auch zuhören. Er trug einen weißen Sturzhelm, genau. Und, das ist eine, da machen wir mal hier deinen Quatsch hier mal aus, oder? Du musst das jetzt mal gleich regeln, dass er stehen bleibt, sonst, wenn ich jetzt hier durchrödle. Eine Stunde her auf Deutsch. Das wäre doch auch mal was ganz. kann ich machen. Naja, wobei die jetzt zeigt die Beschriftung wieder verbummelt. Ach Mensch, aber ich muss ja auch. Originalcover, ja, liegt noch zu Hause. Ich muss ja auch. Vielleicht kann ich jetzt mal auch mal sagen, ey Kinder, wenn jetzt mal hier kennst du einen katholischen Theologen? Nee. Kennst du nicht? Ich kenne überhaupt keinen Theologen. Sind Hip-Hopper katholisch? Oh nicht, wa? Wie sind denn Hip-Hopper? Ach du, die sind eher so ein bisschen scheiße drauf, aber wenn man sie näher kennt, sind die ja ganz nett. Komm, ich hab dir doch diesen Film auch mal gezeigt, wa? Mit diesem New Yorker Juden, der Reggae-Hip-Hop macht. Ah ja, stimmt. Also, warum schließt sich denn irgendwie so katholisch und Hip-Hop? Orthodox jüdischer Hip-Hopper. Ja, so eine Art jüdischer Mr. War aber auch ein bisschen grenzwertig, wa? Aber lustig. Hast du das eigentlich mal gespielt? Hier traf ich einen Jungen, der Frank Mills heißt, und das war an einem Septembertag. Zu dumm, dass ich seine Adresse verlor. Du denkst... Nee, stopp mal, wenn du das als Videoschnipsel gezeigt hast. Ja. Warum? Weil der Song super ist. Weil der Text 1A ist. Und vom Bild her ist es nochmal so irre. Na, so wie man sich in einer westdeutschen Provinz Anfang der 70er Jahre, ja genau, so richtig ganz wild vorgestellt hat. Mein Lieber, da versinkst du im Erdboden und denkst irgendwie, die Westler sind auch alles Ostler gewesen. Also wenn du nicht mal irgendwie echt volle Pulle Zonengabi im Glück mit geschälter Gurke, meine erste Banane. Auf dem, genau so sieht es aus. Das ist unglaublich. Und wenn du jetzt den Text noch hörst, du wirst dich, hast du deine Windeln an? Naja, der tief sitzenden Hose zufolge könnte mit gut möglich sein, dass du deine Inkontinenzhilfe dabei hast. Wäre bei dem Song, weil hier möchte man sich fast einpullern vor Freude, wäre bei dem Song naheliegend. Ob die ganzen Hip-Hopper, ob die jetzt mitschneiden? Sam, machen die dann eigentlich, kann man denn so Hip-Hopper mal beauftragen, dass man denen einen schönen Song vorspielt und die sollen den mal so verwursten, aber so, dass man das noch erkennt und jetzt nicht nur so ein Wupp, so ein Bass-Hooklein? Wie sagt man dazu? Ein Hooklein? Was ist denn ein Hook? Bei so einem Ein Hook mit Doppel-O. Was ist denn das da? Hook? Ja, im... Ein Refrain. Ach, echt? Also so ein Teil vom Refrain. Und meinst du, Hip-Hopper könnten da mal was Vernünftiges draus machen, wenn ich dem mal eine schöne Musik vorspiele? Ich finde, die sind immer so unkonzentriert. Die beschäftigen sich, die sind immer mit ihrem immer dissen, dissen, dissen, dissen, dissen, dissen, credibility, dissen, dissen, dissen. Fame? Fame, fame, fame. Genau. Okay. Fame on you! Naja. Ja, na, was erwartest du denn, wenn man so beschäftigt ist irgendwie? Meinst du, die sind immer so beschäftigt? Klang gerade so, so wie du das beschrieben hast. Naja, nee, naja. Aber lass sie zum Beispiel jetzt mal hier den Song und daraus mal eine schöne Credibility-Nummer machen. Wenn du nicht ausprobierst, wirst du das nicht herausfinden. Ey, Hip-Hopper, hören hier noch Hip-Hopper zu? Pseudo-weise sagen. So, wenn jetzt mal Hip-Hopper zuhören, dann sollen die mal anrufen. Bloß mal als Test, ich geh nie ran. Aber ist so ein bisschen deprimiert. Aber nur mal eine Anwesenheit, vielleicht mal eine Anwesenheitsmeldung. Kann man das machen oder werden die da sauer, deine Hip-Hopper? Wie sind denn Hip-Hopper so drauf? Wenn man die mal bittet. Finger heben, man muss sagen, was könnte man da sagen so? Naja, ist praktisch wie ja, na, wie aufstehen oder wie melden. Können sich alle Hip-Hopper mal kurz melden hier praktisch unter der. Warum geht denn das jetzt hier wieder nicht? Kick mal, ich bin die. Meins drin ist. Nee. Nee, wenn sich das hier nicht bewegt, dann ist, naja, ist jetzt oh ja. Alle Hip-Hopper mal, wenn noch Hip-Hopper da sind, mal hier die Nummer anrufen. Wenn Sie glauben, ah, nur mal aus Quatsch. Geh nicht ran, wir reden nicht miteinander. Nur mal rangehen. Nur mal telefonieren. Kostet ja nichts, wenn man nicht abhebt. Wenden Sie sich bitte an die Telefonnummer. Vorwahl. 0331 für Potsdam, 7097110. Oder an jede andere Polizeidienststelle. DJ Andi, weißt du, wie viele Hörer du hast? Dreier. Super, 1A. Mensch, wenn die nicht direkt bezahlen müssten, dann würden sie aber auch... Nee, jetzt sind die Leitungen voll. Super! Hip-Hopper, ihr seid total spitze! Ich liebe euch! Ach, Hip-Hopper, ich möchte praktisch so gerne einer von euch sein. Aber da müsste ich vorhin mal zum Friseur hin, oder? Wie würdest denn du... was müsste ich denn machen, dass ich... Kapuzen, schon okay. Denkst du, ich habe jetzt schon mal geschafft, mir so ein Kapuzenshirt zu kaufen? Ja. Wobei, na, die sind... Wie lange jetzt denn schon Kapuzenshirt, so als Hip-Hopper... Ausweis. 8 Jahre, 10 Jahre, sowas, oder? Also sagen wir mal so, massenkompatibel. Das normale, relativ normale Leute wie Icke oder wie andere Hip-Hopper. Du wusstest, das ist jetzt kein Autonomer, sondern ist jetzt schon irgendwie Hip-Hop. Ja, dass man nicht denkt, ist jetzt schwarzer Block, 1. Mai, sondern ist Hip-Hop. Okay. So, aber so war, 8 Jahre? Irgendwie so ungefähr. Und ich bin ja totaler Modenarr, aber eben immer erst 3 Jahre später. Ich find's, wenn's aktuell ist, find's scheiße. Und wenn es so im Abklingen ist, dann... Also willst du willst jetzt sozusagen so indirekt implizieren, dass das T-Shirt, was du anhast, vor 3 Jahren mal angesagt war. Nee, das habe ich mir in Sao Paulo gekauft. Vor 3 Jahren? Das sieht total cool aus, oder? Wann war denn das? Na, vor 2 Jahren oder vor 3 Jahren. Ja, passt doch. Ja, Mann, aber da war das auch schon out. Das ist ein Wahlkampf-T-Shirt. Das habe ich ja bei Humana gekauft praktisch. Für 50 Pfennig oder was? 22,45. Ja, aber es sieht doch total lässig aus, oder? Kannst du das aussprechen eigentlich? Findest du das auch? Naja, was steht denn da? Santiago, kann man doch. Deputado Federal. Ja. Naja, irgendwie Stadtabgeordnet. Liste wahrscheinlich 22,45 und dann kommen Watche por Sao Paulo. Wahrscheinlich deine Stimme für Sao Paulo oder irgendwie sowas. Sag mal, die Hip-Hopper, die haben aber schon alle wieder aufgelegt. Das ist aber auch ein unkonzentriertes Volk, deine Hip-Hop-Schäfchen. Ach so, na, jetzt rufen sie mir wieder. Ja, ist nett. 3 Hörer hast du. Schäm dich, André. Lüg doch die anderen nicht an. Das stimmt doch ja. Jetzt, okay, jetzt sind die Leitungen voll, Mann. Ey, Hip-Hopper, ihr seid rehabilitiert. Nee, aber sieht schon total lässig aus. Oder hättest du das auch gekauft für 50 Pfennig? Ehrlich? Ehrlich? Weiß nicht. Warum denn nicht? War mehr so souvenirmäßig, ne? So. Naja, weil es so super aussieht. Und aber weißt du, was das ist? Das ist irgendwie der hier angetreten ist. Das ist echt eine totale rechte Potsau. Der Herr 22 Schumotor. Ja, also ich weiß ja nicht, ob sie sowas in Sao Paulo, aber quasi richtig ein Arsch. Einen historischen Bezug zu 1922? Nein! 1945, nee. Gibt's, glaube ich, nee, ist so, glaube ich, die Liste oder irgendwas. Na, jedenfalls fand, naja, ach, okay, du findest es scheiße? Dann bitte, dann siehst du jetzt aus, dann moderiere ich jetzt die ganze Sendung mit freiem Oberkörper oder was? Mein Lieber, Physik ohne. Aber eingeschlossen. Ja, und dann werden die, was meinst du, was soll denn sein? Na, wenn ich mit freiem Oberkörper, passiert doch ohne nichts. Denkst du, dann explodiert die Kamera oder was? Oder? Zoomt so, zoomt so auf mein Bäuchlein? Voll der Narzisst irgendwie und fotografierst dich permanent selbst und in erster Linie deinen Bauch. Hast du eigentlich so ein Kapuzenshirt? Hast du Keens? Nee. Soll ich mir mal ins Kofen? Aber ich meine, jetzt in meinem Alter sieht das doch auch total bepisst aus. Siehst du doch gar nicht. Oder? Siehst du ja sportlich aus. Naja, das kann ja sein, aber dann ich seh doch nicht aus wie ein Hip-Hopper, sondern wie ein Jogger. Und das ist ja noch schlimmer. Aber da, wo du wohnst, fällst du damit dann erst recht nicht auf. Nee, da, wo ich wohne, müsste ich mir wahrscheinlich noch einen Kinderwagen holen und einen Rucksack aufsetzen und schön zum Ökoladen gehen. Und da fragen, haben sie Ökomöhrchen? Aber aus der Büchse. Meine Zähne machen nicht mehr so mit. Genau. Wo waren wir denn jetzt? Ja, die Hip-Hopper. Ob die jetzt, wenn ich den Song jetzt spiele. Ich spiel mal den Song bitte. Ja, aber könntest du nicht mal mit deiner Credibility und deiner Authority und deinem Fame vielleicht mal sagen, die sollen das mal mitschneiden und mal was Schönes draus machen? Was lachst du denn da? Nee, ist okay. Da musst du dir auch gar nicht so verlegen über die Haare streichen. Nur weil ich Fame und Authority gesagt. Was sind noch so totale so Hip-Hop-Substantive? Ich sag dir die jetzt nicht, weil ich will das Lied hören. Mann, sag doch mal bitte eben noch eins, wie Sachen. Ich spiele doch mal, ja. Ja, ich spiele. Aber sag doch mal, die sollen mal mitschneiden vielleicht und was Schönes draus machen. Dann meinst du, die machen das nicht, wenn du das sagst? Nee, glaube ich nicht. Nein, die Hip-Hopper, die hassen mich da wahrscheinlich. Ich habe schon immer gehört, dass sie immer denken, dass wir uns... Die Leuten, die könnten jetzt was gewinnen, wenn sie mitschneiden. Das funktioniert immer. Auch bei Hip-Hop. So. Wenn ihr jetzt das mitschneidet und einen schönen Song draus macht, dann könnt ihr bei DJ Andi was gewinnen. Dann könnt ihr schön bei langenfeldberlin.de oder wie heißt das da, deine Seite? Dann schickt ihr ihm schöne E-Mail. Ey, DJ Andi, jetzt habe ich was gewonnen bei dir. Aber da müsst ihr natürlich aus dem Song hier eine schöne Hip-Hop-Nummer machen mit absoluter Credibility. Und den Hook und die und die Bassline. Und außerdem, wenn ihr jetzt einen katholischen Theologen kennt, dann soll er vielleicht mal bitteschön hier anrufen. Wenn Sie glauben, und dann spielt den Song. Aber du musst ja den anhören. Oder sonst die gesachdienlichen. Und darfst dich aber nicht vor Freude einpullern. Das ist peinlich. Bitte an die Telefonnummer. Vorbei. 0331 für Potsdam 70 97 110. So. Oder an jede andere Polizeidienststelle. Und jetzt spiele ich ein 1A-Song aus dem Musical her. Oh. Ja? Haare heißt es doch denn jetzt. Oder? Haare? Das heißt doch Haare. Steht vorne drauf Haare. Nicht her. Tut mir leid. So, jetzt der Song. Hier traf ich einen Jungen, der Frank Mills heißt, und das war an einem Septembertag zu dumm, dass ich seine Adresse verlor. Oft sah man ihn mit seinem Freund, dem Drummer. Der sieht aus wie George Harrison von den Beatles, nur dass er das Haar zum Knoten gebunden trägt. Ich liebe ihn, doch etwas schäme ich mich, mit ihm durch die Stadt zu gehen. Er scheint in Brooklyn zu wohnen und trägt einen weißen Sturzhelm. Er hat goldene Ketten an der Lederjacke und hinten drauf sind Namen zu sehen. Mary und Mom und Hells Angels. Ich wär ihnen dankbar, falls sie ihn wo sehen. Angela im Park bin und dann sagen Sie ihm bitte auch, wir wollen die $2 nicht zurück, nur ihn. So. Meinst du, dass damit ein Hip-Hopper was anfangen kann und was Schönes draus machen? So hookmäßig? Hookmäßig? Bassline? Bassline? Ich bin jetzt auch noch ein bisschen sprachlos. Du bist ein bisschen überfordert, ja, oder? Also, tja, mein Lieber. Ja. Und hast dich eingepullert vor Freude? Naja, ich fahr nicht weiter nach. Ach Mensch, ich sag dir, das Leben ist so das Staunste, oder? Unvorstellbar. Ah, naja, ich glaube, ich kauf mir, sag mal, jetzt Hip-Hopper, wenn ihr jetzt zuhört habt und mal was Schönes draus macht, dann macht doch mal was Schönes draus und schickt mir das als MP3 an kuttner@kuttner.de. Und wenn ihr das schickt, dann gebe ich eure Adresse Langfeld und dann habt ihr bei dem was gewonnen. Naja, irgendwann fällt uns dann schon ein oder mir ein oder Andi singt dann mal eine schöne Line für euch. Wie heißt denn das dann? Was jetzt genau? Na, wenn du mal singen würdest jetzt mal bei einem Hip-Hopper, weil wie hieß denn das? Wenn du jetzt mal bloß so eine Strophe, so eine die Zeile. Rappen doch, oder? Was? Die rappen doch. Ach so. Ach ja, die rappen ja, die singen ja nicht. Wenn die... Kannst du eigentlich so ein bisschen rumrappen? Nee, wahrscheinlich nicht, eher nicht, oder? Ja, aber ich meine, man muss das ja auch nicht. Ich kann es ja auch nicht. Oder? Kannst du singen? Ja. Hier traf ich einen Jungen. Ich finde, ja natürlich. Also in so einem Haare-Musical könnte ich, glaube ich, alle mal die Hauptrolle spielen. Der Frank Mills heißt und das war an einem Septembertag. Zu dumm, dass ich seine Adresse verlor. Ich liebe ihn, doch manchmal schäme ich mich, mit ihm durch die Stadt zu gehen. Weil das du zum ersten Mal gehört, irgendwie damals? Ja. Oder? Nein, nee, ach nee, boah. Nee, ich kannte mal Leute, die auch Herr-Fan waren und Herr-Toll waren, aber das war dann irgendwie die einzige Westplatte, die sie hatten und dann dachten sie, das muss ja gut sein. Entfernte Bekannte, mit denen du nicht oft aber, zu tun hattest. Aber ja, aber also, ist schon, boah. Naja, und der Film ist auch so eher so, aber eben soziologisch interessant. Naja, gut, aber das ist im Grunde auch das Entscheidende dabei. So, aber wobei das von Polanski war, oder was? Von wem ist denn der Haare-Film? Na, von, nein, der ist von, doch, der ist von einem Großen. Von einem, Polanski. Na, jetzt schau mal nach. Wäre der noch eine ganz andere Nummer. Mach mal google.de, Herr und Polanski. Ich wollte doch nicht bei Google reingehen. Ach so, machst du woanders. Jetzt kicken wir mal nach, woher, von wem der Herr-Film ist. Herr, Herr damit. Der 79er, oder? Ja, wahrscheinlich, ungefähr ist die Zeit. Wer ist? Wie Vormann? Vormann, meine ich doch! Naja, ist da jetzt nie so ein großer Unterschied, oder? Naja, Vormann. Ist praktisch aber auch ein Anti-Vietnam, ein Vietnamkriegsfilm. So! Kinder, jetzt müssen wir mal hier langsam losmachen. Ja, guck mal. Ja? Der erfolgreichste Film in Ungarn 1980. Siehste? Super, naja, die Ungarn. Wisst ihr, das war die, wie ist das immer, die lustigste Baracke im... Das hätte auch noch was werden können. Bruce Springsteen hat auch für eine Rolle vorgesprochen. Ach, echt? Und Madonna auch. Ja, aber das war 79, ne? Das wäre bei Bruce Springsteen so lustiger gewesen. Ja, ja, stimmt. Ach, ja, wobei Madonna auch mit so mit der Lederjacke gespielt. Mit Babyspeck? Nee, naja, da gibt's so einen Hauptloser praktisch, der mal durch den Film geht. Und der dann aber dadurch Glück hat, dass er nicht nach Vietnam muss und sein Kumpel geht dann nach Vietnam, der ihn befreien will. Und George Lucas haben sie auch angeboten, den Film zu drehen. Ach, kick ihn an. Mensch, was du alles weißt, Anni. Du bist das Wandel in der Lexikon. Das ist unglaublich. Was der Junge im Kopf hat, das hab ich nicht in der Bene. Genau. Wie man so schön sagt. Links eine Tastatur, rechts ein Bildschirm. Ja. Und dann aber mich als Fragenden. So, liebe junge Katholiken und Theologen, jetzt ruft doch mal hier an, Mensch. Sonst wäre ich hier aber ganz fuchsig. Ach, oder? So, Theologen. Katholische Theologen, und dann fangen wir mal schön an mit der Sendung. Wartet, ich rufe die Waldtelefonzentrale an. Drüben an der alten Eiche hängt ein Telefon. Geduldet euch, gleich kommt Hilfe. 0331 für Potsdam, 7097110. Und da mein Herz ja immer für die Notleidenden und Unterprivilegierten schlägt und ich mich da von daher dann irgendwie, als es soweit, als er nichts mehr zu sagen hatte, auch über Honecker nicht mehr lustig machen konnte, dachte ich, mache ich jetzt mal ein bisschen Wahlkampfhilfe für die SPD in Nordrhein-Westfalen und dann fängt die Sendung an. Yes, that is the sound created by Fritz. Am Morgen, am Abend, bei Tag und in der Nacht. Habt ihr ein Telefon hier? Sprechfunk? Postkutsche. Ja, ja. Mit Captain Kirk Kuttner. Und sprich bitte ins Mikrofon. So sieht es aus und jetzt kommt praktisch die Wahlkampfhilfe. Genossen, schmeißt eure Tonbandgeräte an und dann geht's aber ab wie die Post. Wir brauchen keine Hausbesitzer, Häuser gehören uns. Wir brauchen keine Fabrikbesitzer. Die Fabriken gehören uns. Aus dem Weltkapitalisten. Denn sie schlafen, gewinnen wir. Scheiß die Knarre-Polizisten. Die rote Front und die schwarze Front sind wir. Wir sind selber stark genug. Wir wissen selber, was zu tun ist. Unser Kopf ist groß genug. Aus dem Weltkapitalisten die letzte Schlacht gewinnen wir. Schmeißt die Knarre-Polizisten die rote Front und die schwarze Front sind wir. Jetzt in NRW verlieren. Das ist echt. Liebe SPD, kannst du sagen, was du willst? Ich habe mein Bestes gegeben. So. Die SPD in NRW sind wir. Kinder, ich bin ja jetzt hier. Hallo, bist du jetzt ein katholischer Theologe? Sag mal, die Theologen sind voll im Widerstand, oder? Seit 3 Wochen barme ich hier, dass man einen schön mal einen richtigen Anständiger, einen gebildeter, einen eloquenter, einen Eucharistiephilosoph, theologisch sicherer jungen Katholiken-Theologe mal anruft. Aber die ziehen ihren Kopf ein. Erzählt die Häupter seiner Lieben und siehe da, es waren 7. Denkst du? Null theologische Kompetenz hier. Offensichtlich sind die wahrscheinlich irgendwie so Partisan-Guerilla-mäßig. Ey, wenn du in den Osten gehst, als katholischer Theologe darfst du dich auf keinen Fall zu erkennen nehmen. Am besten du ziehst eine schöne, so ein Käppi, so eine Kapuzenjäckchen an, dann halten dich alle für den Jogger oder für den Hip-Hopper. Mann, jetzt sind wir aber schon wieder so weit, dass hier gleich wieder Nachrichten kommen. Jetzt muss ich jetzt mal erstmal wieder schon wieder, jetzt tut mir auch, tut mir, oder mal kicken, bist du jetzt ein Theologe? Hallo? Hallo? Wer bist denn du? Wer bist denn du? Hallo? Bin ich dabei, Fritz? Ja, wo hast du denn angerufen? Mensch, da werde ich aber auch gleich wieder fuchsig. Dabei ist es doch schöner, wenn ich, wenn mein Herz so offen ist und ich mich freue über alle Anrufer. Aber was würdest denn du von jemandem halten, der bei dir anruft und fragt, ey, bin ich da bei dir, nachdem er bei dir angerufen hat? Jetzt bin ich im Radio. Das ist ein Problem. Ja, aber du hast am Radio angerufen. Ja, ich wollte eigentlich nur die Marketingabteilung sprechen von Fritz. Weswegen denn? Willst du hier bei mir Anzeigen schalten? Na Mensch, können wir da ohne Rechnung so machen. Praktisch, da treffen wir uns mal im Mauerpark. Du schön im Briefumschlag. Oder Köfferchen, wäre ja auch nicht verkehrt. Und dann sagst du mal, welche Produkt zu Placementen wäre. Nee, aber mal was von Replika gehört. Von wem? Replika. Replika? Wir hatten hier Record Release am Samstag im Artspeicher. Ja, spitze! Na, das ist doch 1A, echt? Ja, Mann, super, ist doch unglaublich, wenn ich das gewusst hätte. Wäre ich da nicht hingegangen, wie? Sag mal, nee, aber jetzt mal ernsthaft, Telefonnummer von der Abteilung. Naja, 70 97 110. Ja, war's gerade. Ach so, ach stimmt. Bin ich ja. Dann musst du tagsüber mal anrufen. Ja, dann habe ich vorhin versucht, dann mache ich's morgen. Ja, aber was wollt ihr? Willst du eine Anzeige schalten oder was? Nee, es geht um ein paar mehr Sachen. Was noch? Soll ich T-Shirts für euch machen? Nein, verdammt. Ich könnte posen, dann könntet ihr so Fotos von mir machen und dann machen wir so Pappaufsteller von mir. Was soll denn draufstehen? Replika. Replika. Könnt mal raufschreiben, mach ich. Ja, ist kein Ding. Für, also das ist eine von mach ich mit links. Ja, das ist auf jeden Fall eine gute Idee. Das ist doch 1A Idee, oder? Kostet allerdings. Also jetzt auch nicht das so. Kann man auf jeden Fall regeln. Ja. Sag mal, du wolltest echt die Marketingabteilung anrufen. Was bist du für ein Beruf eigentlich? Ich habe eine Promotion- und Werbeagentur. Ja, aber da muss man doch die Nummer von der Marketingabteilung haben. Ach ne, wieso? Es war von eigentlich eine Ernährung. Wen vertrittst du so? Außer Shell, Coca-Cola und Microsoft? Ottohaus Gelto, Automobile Gelto. Ottohaus Gelto? Ja. Das hat echt extra so marketingmäßig sind die unterwegs? Herr Granke, falls Ihnen der was sagt. Wie bitte? Herr Granke, falls Ihnen der was sagt. Granke. Na, der eröffnet jetzt zum Beispiel. Granke, Mensch, nicht mehr auf der Zunge. Granke. Zweites Autohaus, also echt? Vertriebspartner. Und findet auch eine sehr große Eröffnungsparty statt, ja. Mit Cheerleadern, Showtraining. Super. Braucht ihr nicht noch einen, der so einen Lama-Deckenverkauf moderieren würde? Die auf Lager hast, auf jeden Fall. Da würde ich, dass ihr vielleicht die Decken stellt und ich würde das moderieren. Ach so. Gegen ein entsprechendes Entgelt, versteht sich. Da müssten wir ja erst nach Tibet fahren, um die Scheiße zu kaufen. Wonach? Wonach? Tibet? Ach, ist doch Quatsch. Mann, das kaufst du nicht. Das nennt man Synergieeffekte. Die bestellst du bei Otto und dann mal schreiben wir aber hinten einfach mit Preisschild und wir schreiben hinten eine Null ran. Aber meinst du, dass du dann den Otto-Versand treffen kannst? Nee, aber dann machen die Umsatz, dann streichen wir aber das durch und teilen das durch zwei und sagen Gelegenheit. Und ich bringe die anlässlich der Autohauseröffnung unter Volk. Ja, das ist eine Möglichkeit. Und wir schließen einfach ab und geben denen erst Salzchen Fisch zu essen und dann ganz viel zu trinken und dann schließen wir ab. Und wer auf Klo muss, kommt nur mit einer Lamadecke raus. Ja, und das ist auf jeden Fall nicht dran. Würde ich machen. Was hältst du? Du müsstest warten. So ein paar Lamadecken haben die doch bei Otto, oder? Weiß ich nicht. Mensch, Granke! Ist es der Granke? Der Granke! Der Granke! Der eröffnet sein zweites Autohaus! Ja! Beziehungsweise seine Frau. Mann! Kann ja nicht. Na, das ist doch ein alter Freund von mir, sag mal. Von dem er ja lange nicht mehr hört. Na, dann fahren Sie mal. Na, der soll sich mal melden bei mir, der Granke. Wer sind Sie, Kuttner? Ja, wer denn sonst? Herr Granke, jetzt raten Sie mal, mit wem ich gestern telefoniert habe. Und dann wird er, das ist ja mit dem Herrn Kuttner, ja. Und dann wird er sagen, der Kuttner, ja, der Kuttner. Cool. Der Granke, 1A. Okay, da bin ich gespannt. Das ist doch super, ja. Sind Sie auch in der persönlichen Kundenzahl mit drin, oder? Ja, nee, wahrscheinlich jetzt noch nicht. Ach so, nee. Na, okay, dann müssen wir... Na, Mann, das ist eine alte Durchstecherfreundschaft. Ach so. Kumpanei praktisch. Okay. Was denn Neuropin XY? Naja, wir wollen jetzt hier in Details sehen? Huh? Wir wollen nicht in Details sehen, halt gesagt. Ja, ich bedanke mich jetzt erstmal. Super. Ich rufe morgen einfach nochmal. Genau, okay, so sieht das aus. Tschüssi, Kowski. Kick mal hier an. So, Kinder. Jetzt aber nicht mal die Marketingabteilung vom Papst hier anrufen, sondern jetzt praktisch mal die, wie heißt denn das hier, die katholischen Theologen. Warte, sonst wird das ja heute nicht mehr sein. Wir können ja nicht mal so eine Pillepalle und Jürgen telefoniert mit jungen Menschen nur machen. 0331 für Potsdam, 7097 110. Chelsea sind aber auch Heulsusen, oder? Die haben gerade Heulsusen gezeigt von Chelsea. Ist ja, da hast du ein bisschen Zeit, ich spiele noch eine Musik. Dann kommen die Nachrichten ein bisschen später, dafür sind die umso frischer. Dann können wir schön den Fußballstand einsagen. อาบน้ำผ้าวัดเอากระจกที่ไหนส่องเยี่ยมมองมองนกคุณพองร้องอู้พระโอ้พงพังเอ้ยสำเภาเขาล่อพระปูปลาตาบอเขาล่อมาเลี้ยงควายเฒ่าพอควายกินข้าวนกเอี้ยงหัวโตโอแมงมุมเอ๋ยขยุ่มหลังคาแมวขโมยกินปลาหมากัดกระพุ้งก้น You Cheating Heart auf Thailändisch, eine Spitzennummer. Wenn Fritz über Satellit, dann Astra Digitalradio, Transponder 30. Fritz Info. Ah, das liebe ich, wenn Leute, die Musik moderieren, immer sagen, das sind super Musik sein, die dieser spielen. Ach, wie ich das hasse und das selber mache, ist das schrecklich. 22.38 Uhr, den Fritz Info. Das Wetter, die Nacht wird regnerisch bei Tiefstwerten zwischen 12 und 8 Grad. Morgen erwartet uns mal mehr, mal weniger Wolken. Am Nachmittag gibt es Schauer. Die Temperaturen steigen auf 18 bis 21 Grad. Und jetzt steht, glaube ich, immer noch 1-0 für Liverpool. Aber naja, ich will ja nichts vorwegnehmen. Ja, weil ja. Und jetzt die Meldung mit Gerald Kötter-Heinrich. Ja, der kotzt schon wieder. An Berliner Schulen soll es ab dem kommenden Herbst auch Vergleichsarbeiten in den 9. Klassen geben. Das hat Schulsenator Böker im Tagesspiegel angekündigt. Die Arbeiten sollen in den Fächern Mathematik, Deutsch und Englisch geschrieben werden. In Berlin haben heftige Unwetter bei der Feuerwehr den Ausnahmezustand ausgelöst. Besonders betroffen war Spandau. Hier gab es nach den heftigen Regenfällen viele Wasserschäden. Auch Bäume waren umgekippt. Die Familienkommission der Bundesregierung hat sich für ein Elterngeld ausgesprochen. Das soll der Elternteil bekommen, der das Kind zu Hause betreut. Der Staat soll ihm 70% des bisherigen Gehalts für ein Jahr weiter zahlen. Bundeskanzler Schröder ist am Abend in der Türkei angekommen. Er will dort mit Premier Erdogan sprechen. Hauptthema die EU-Beitrittsverhandlungen mit der Türkei. Sie sollen am 3. Oktober beginnen. Und gerade ist das Halbfinale in der Fußball Champions League zwischen dem FC Liverpool und der Chelsea London zu Ende gegangen und Liverpool hat tatsächlich 1-0 gewonnen und steht damit im Finale. Der Verkehr auf Fritz mit einer Meldung A10 nördlicher Berliner Ringdreieck Pankow Richtung Dreieck Schwanebeck. Behinderung gibt's zwischen Pankow und Berlin-Weißensee. Da ist ein Unfall gewesen und der rechte Fahrstreifen noch blockiert. Ansonsten keine aktuellen Meldungen. Gute Fahrt. Das sind echt so die Nachrichten, die ich so liebe, dass in Spandau ein Baum umgekippt ist. 1A. Ja. Und du denkst, ey, immer gut informiert hier. Ja, super, ja. Aber es war ein großer Baum. Ja. Ein großer Baum mit viele Käfer auch drauf. Es hat Todesfälle gegeben im Insektenbereich. Mehrere, ja, denke genau. Ich mal. Und, Ich finde es eigentlich schade, dass du nicht genau die Straße gesagt hast, weil der erlebnishungrige Berliner, die würden sich jetzt wahrscheinlich alle ins Auto setzen, Videokamera mitnehmen und hinfahren. Ey, entspann aus dem Baum, Mieke. 1A, das kriegen wir uns an. Ja. Also ist das Leben. Ja, eben. Sie sind die Lieblingsjungs der elektronischen Tanzmusik. Sie kommen aus Berlin und im Duo sind beide zu zweit. Alexander Gerlach, Lexi und Kai Paul. Kai Paul. Fritz präsentiert Lexi und Kay Paul live. Kommenden Freitag ab 22 Uhr im Fritz Club im Postbahnhof am Ostbahnhof Berlin. Mehr Infos fritz.de. Und im Radio. Fritz! Voll Hip-Hop, vermerkt er, oder? Naja. What is this? They come out. They don't even have any instruments. They got two record players. They're going. At on. Problem. Mofo, butter lamb into the bone. Turn me up. Finish sick and pain. Let him have it! My arm! And that, of course, is what he deserved for pretending to be a musician when he was only a butcher. Schon sagen, was man will. Yes, that is the sound created by Fritz. Am Morgen, am Abend, bei Tag und in der Nacht. Habt ihr ein Telefon hier? Sprechfunk? Postkutsche. Ja. Mit Captain Kirk Kuttner. Und sprich bitte ins Mikrofon. Kinder, auch wenn jetzt praktisch... Wenn ich scheitere, dann will ich wenigstens ehrenvoll untergehen. Der Captain verlässt als letzter seinen Captain Kirkutner verlässt als letzter sein sinkendes Sendungsschiff. Ich arbeite jetzt 3 Sendungen daran. Ich weiß, interessiert keinen, aber darauf kann ich praktisch keine Rücksicht nehmen. Rundfunkpolitische Verantwortung allein ist es. Und Geldgier und rundfunkpolitische Verantwortung, Geldgier, Geltungsdrang und rundfunkpolitische Verantwortung allein sind es, die mich treiben. Ich habe mir zum Ziel ehrgeizig, sehr hochgegriffen, hochgesteckt. Ich habe mir zum Ziel gesetzt, dass mal hier einen wirklichen ausgebildeter, professioneller, sattelfester katholischer Theologe anruft. Dann würde ich, vielleicht sind Sie katholischer Theologe, ja, danke, sehr schön, dass Sie angerufen haben, und dann könnten wir normale Sendungen machen, aber bevor das nicht eintritt, wir werden hier bis Dezember, bis irgendwie zum Heiligen Weihnachtsfeste hin, Sendung, werde ich die Telefonnummer hier ansagen. Wartet, ich rufe die Waldtelefonzentrale an, drüben an der alten Eiche hängt ein Telefon. Geduldet euch, gleich kommt Hilfe. 0331 für Potsdam, 7097110. Um mir mal von einem ausgebildeten, professionellen, katholischen Theologen die gängigsten Gotteswiderlegungen widerlegen zu lassen, zum Beispiel. So, hallo, wer ist denn da? Ich bin Theologe. Katholischer Theologe? Theologe. Theologe? Ja. Bist du dir sicher? Ja, ja. Kannst du dann mal das Vater Unser sagen? Vater Unser, der du bist im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auch auf Erden. Amen. Oh, das war doch nicht alle, das war doch jetzt Kurzfassung, oder? Naja, den ganzen Remix habe ich jetzt nicht drauf. Man könnte schon sagen, dass du praktisch dann doch kein richtiger Theologe bist. Ah, warte, jetzt kommt ein Riesengag. Gut, okay, wenn du das so ankündigst, ja, dann ey, nisch. Halt, warte, habe ich, muss bloß mal kicken, ob ich hier irgendwie einen Tusch habe, ich leider nicht. Ja, ja, mach mal. Ja, ich hab keinen Tusch. Ach, schade, dann mach ich das jetzt so. Mein Vorname ist Theo, mein Nachname Logo. Hallo. Spitze. Ach, Mann, nee, war aber super. War echt, ey, das hat ja, hätte ich besser nicht machen. Meinen Freunden angeben, ja. Hätte ich besser nicht machen können. Ja, klar kannst du angeben. Also ich kann das jetzt aufzeichnen und sagen, guck genau. Mal, hört euch das mal an. Aber kannst du denn eigentlich auch angeben wie eine Tüte Mücken? Bin ich morgen eine Rosennummer. Sag doch mal, kannst du denn auch angeben wie eine Tüte Mücken? Wie eine Tüte Mücken angeben. Ja, so, das ist die hohe Kunst des Angebens. Wie eine Tüte Mücken angeben. Ja, weiß ich auch nicht, aber wenn man richtig gut angibt, dann gibt man an wie eine Tüte Mücken. Wie eine Tüte Mücken. Ja. Also du müsstest dann wenigstens, im Grunde ist es jetzt hier wie deine Pointenhuberei eben, morgen sagen, ey, Kinder, ich möchte jetzt mal kurz angeben wie eine Tüte Mücken. Boah, werden alle sagen. Und dann kannst du sagen, was du willst. Nee, aber ich kann es ja auch erstmal so versuchen, indem ich einfach angebe wie Sau und dann vielleicht, sagt dein Kumpel zu mir, ey, du gibst dir halt an wie eine Tüte Mücken. Ja, das wäre natürlich spitze, das wäre 1A, oder? Ja, auf jeden Fall. Ja, super. Sag mal, aber kennst du nicht vielleicht einen vertrauenswürdigen katholischen Theologen? Dass du den mal anrufst und sagst, der soll mal hier anrufen? Oh, wie kann er so schwer sein? Ich ackere hier wie ein Idiot schon seit 3 Sendungen da dran. Warum ist dir das denn so wertvoll? Naja, weil das mal wichtig, aus Trotz. Aus Trotz? Ich kann da jetzt nicht nur, der Papst ist tot und alle, Millionen Menschen haben sich mit Digitalkamera auf dem Petersplatz versammelt. Ja, neuer, wir sind Papst und, stimmt. Und, also, das kann man doch nicht ignorieren. Nur jetzt, das kann ich auch nicht der üblichen medialen Vergessenheit anheimfallen lassen. Damals, also an dem, bom, bom, überall alle Sender, bom, bom, bom. Und heute spricht keiner mehr vom Papst, das ist schäbig. Ich bin mir sicher, dass hier bestimmt viele Theologen zuhören, aber irgendwie sind die zu stolz, hier anzurufen. Naja, oder zu schissi oder irgendwie zu partisanenmäßig verkleidet. Vielleicht haben die auch einfach Angst, dass du zu anspruchsvolle Fragen stellst. Kann auch sein, aber müssen sie doch nicht haben, Mann, ich bin doch ein schlichtes Gemüt, oder? Ja, das mit dem Vater Unser hätte der schon hinkriegen müssen, so. Ja, finde ich eben auch. Ja. Das ist noch eine gute Frage, die man einem Katholen stellen kann, einem Theologen stellen kann, um rauszukriegen, ob er wirklich Katholik ist. Hm. Vielleicht wie viele Bücher das Alte Testament hat. Ich bin religiös relativ unberührt. Ich kann da nicht so viel zu sagen. Ja, scheiße, wa? Hm. Ich ja auch. Vielleicht, was das letzte Wort in der Bibel ist oder so. Ich ja auch. Ich könnte vielleicht nur die 10 Pioniergebote aus meinem Pionierausweis vorlesen, den ich aber blöderweise nicht dabei habe. Ja, auch nicht so mit Religion unbedingt. Ja, und naja, indirekt schon. Hm. Ach so, indirekt, naja. Ja, über so ein paar Umwege. Hm, aber gleich kannst du auch deine letzte Telefonrechnung vorlesen. Irgendwie auch manchmal. Meinst du, dass jetzt Theologen beeindruckt? Ich weiß nicht. Nee, wahrscheinlich nicht. Guck mal, jetzt ruft gerade noch Ena an. Na, und der ist wahrscheinlich, aber der ist auch kein Theologe. Du hast den nehmen wir jetzt in die Zange. Hallo, Katholik, ja, Theologe. Wer war denn der erste Anrufer eben? Wie heißt denn du, erster Anrufer? Ich? Ja. Olli. Achso, eben hieß der noch Theo. Heißt ich. Genau. Klar, Theo. Genau, Theo. Ja. Und der andere, wie heißt der andere? Herr Georg aus Reinickendorf. Georg! Jawohl. Ach, hast du ein Schwein mit Reinickendorf? Nicht ganz Reinickendorf, also. Aber trotzdem hast du Schwein. Ja, das sowieso. Nee, nicht sowieso, jetzt musst du fragen, warum. Ey, warum bitte? Naja, weil die eben in Nachrichten gesagt haben, in Spandau ist ein Baum umgefallen. Das ist ja nicht schon längst da. Boah! Spandau ist nicht in Reinickendorf. Ist daneben. Ja, das stimmt. Naja, Mensch, aber nischt wie hin. Umgefallene Baum ankicken. Das ist mir ja jetzt soweit. Echt? Ja. Na sag mal, aber irgendwie jeder Berliner ist doch immer dabei, wenn, sagen wir mal, das Bundesfinanzministerium seine lange Nacht veranstaltet. Dann stehen die da Schlange. Ja, also wenn es jetzt um die Ecke wäre, hätte ich es mir schon angeschaut. Naja, ist doch praktisch. Nee. Na, man sei froh, dass du in Köpenick wohnst. Ja, das bin ich allerdings. Wieso denn? Das ist toll, Köpenick ist spitze. Ich war mal da, habe ich Hans Günther gesehen. Wer ist Hans Günther? Na, Hans Günther Meier. Wer ist Hans-Günther Meier? Ja, hörst du denn nicht Ken FM? Der Meier? Wen höre ich nicht? Na, Ken FM. Keine was? Kennst du deine Kollegen nicht, oder was? Sonntags das Radio laufen? Wie bitte? Sonntag das Radio laufen. Was ist sonntags? Na, ab 14 bis 18 Uhr. Na, sag mal, da liegt er am Bette. Um 14 bis 18 Uhr. Natürlich! Das Boheme-Leben stresst. Ich muss doch immer, natürlich, und dann stehe ich abends und dann irgendwie 19, 20 Uhr stehe ich auf und hier erstmal ins Bad Spritzenbesteck waschen. Na, das ist ja dufte. Naja, logisch. Ich meine, klar, geht eine Menge an einem vorbei, aber andererseits ist es eben auch ein süßes Leben als... dafür sollte man sich den Wecker stellen, also... Wofür? Ja, für KenFM. Naja, was denkst du? Naja, klar, stelle ich mir den Wecker. Aber dann klingelt er und wuff, kriegt er ihn in die Fresse, der Wecker. Das ist einer der wenigen, der sich von mir schlagen lässt, ohne sich zu wehren. Meiner geht ja aus, wenn ich den gegen eine Wand schmeiße. Ja, das ist mir zu mühsam. Ach so. Sag mal, du scheinst mir recht munter zu sein. Ja, das ist immer so ein... Georg? Ja? Du bist doch kein Theologe! Natürlich. Nein! Also, Vater Unser krieg ich schon mal hin. Ja, deswegen ist man doch nicht Theologe. Natürlich. Ja, du glaubst doch nicht mal an Gott. Das stimmt. Muss man aber auch als Theologe nicht. Reicht ja aus, sich auszukennen. Jo. Ja, aber auskennen tust du dich nicht. Natürlich. So, dann erzähl mir nochmal die vier Gottesbeweise von Kant. Ich kenne vier Kant-Schlüssel. Ja, den kenne ich auch. Ja, super. Mann, Kinder, auf den Mund gefallen seid ihr nicht? Nee. Ja. Nee. Hat wahrscheinlich irgendwie eine andere Stelle eures Kopfes getroffen, als ihr lange hingeschlagen seid. Hä? So, was mache ich denn jetzt mit euch? Ich meine, hier der Anrufbetrieb ist auch sehr mäßig, aber das kommt natürlich daher, dass ich mich so auf Theologen kapriziere. Theologen ist ja noch schlimmer als Frauen, ey. Du hast aber auch hohe Ansprüche an deine Hörerschaft. Naja, ja, aber echt, warum das soll... Das darf ja wohl nicht wahr sein. Naja, ich habe 2 Jahre lang versucht, dass mal einer, als die hier umgezogen sind von Bonn nach Berlin, dass mal einer aus der Bundesregierung anruft. Denkst du, da hat einer angerufen? Dann konnte ich ja irgendwie noch, hab ich ja noch fast Verständnis für gehabt. Das war wahrscheinlich Standesdünkel. Aber jetzt... Denke ich mal, ein Theologe, der muss sich doch quasi auch mit dem proletarischen Abschaum im Radio irgendwie abgeben können. Heute haben sich alle Theologen versammelt und gucken sich den umgestürzten Baum in Spandau an. Meinst du, die stehen jetzt um den Baum rum? Naja, ein Wunder ist geschehen, ein Gottesbeweis. Der Herr hat einen Baum umgestoßen. Ja, so ja, stimmt, war der Herr. Also, meinst du, da stehen die jetzt da, fassen sich an den Händen, feiern und singen christliche Lieder? Na, feiern nicht, ja. So, wenn Gott also Dies Ire, Tag des Zornes wird da gesungen wahrscheinlich jetzt. Mein lieber Scholli. Ja, vielleicht war er gut drauf. Wer, der Gott? Nee. Also heute dachte, Mensch, heute geht mir aber gut, heute schmeiß ich im Spanner mal einen Baum um. Ja, Mensch, heute bin ich aber richtig gut drauf. Mann, Kinder, ihr macht euch aber auch irgendwie einen etwas einen Schmalspurbegriff von Gott, würde ich sagen, an der Stelle. Ach Gott, das ist bestimmt so ein Kumpeltyp. Dem kann man so ein Trinken gehen. Ey Mann, klar, ey, Gott ist doch auch Hip-Hopper. Ey, hau rein. Ja, klar, ich hab doch Gott neulich im Mauerpark gesehen, wie er seinen Hund ausgeführt hat. Oder was? Mann, der Hund Gottes. Ja, so ein Kampfhund. Aber wobei, im Englisch, nee, der Hund Gottes, im Englischen, Dog, God. Dog, God. Oh, Kuttner, was hast da staunt man, oder? Ja, ohne uns Was heißt ohne euch? Ja. Jetzt mal ganz ruhig. Also ich habe da nichts zu beigetragen. Ich möchte nicht, dass meine Leistung hier in euren schmalen Schatten gestellt wird. So sieht es aber auch aus. Ja, es sieht vielleicht so aus, aber so ist es nicht. Und das ist eben natürlich eine Herausforderung für einen Theologen, nachzuweisen, dass es nicht so ist, wie es aussieht. Ja, aber solange es so aussieht? Naja, solange es so aussieht, ist es vielleicht für schlichtere Gemüter, die sich vom äußeren Eindruck blenden lassen. Aber mit so einem möchte ich es ja nicht zu tun haben, wenngleich ich jetzt mit euch es genau mit so einem zu tun habe. Ja. Aber es ist jetzt meine mir eingeborene Menschenliebe, die mich weiterreden lässt mit euch. Und der Mangel an anderen, an katholischen, theologischen Anrufern. Aber lassen wir bei der Menschenliebe, die klingt besser. Ja, stimmt, genau, Menschenliebe. Ja, aber andererseits so ein Zug, wenn hin und wieder mal aus den Medien so ein Zug ins Ehrliche kommt, ist auch schön. Hast du denn heute noch ein Thema geplant, außer die Theologie? Nein, nö, ich mach jetzt hier... Nicht weiter. Nee. Hey, also wie immer, war Hip-Hop hat dazu gewonnen, glaube ich. Kennt ihr eigentlich France Gall? Bitte, wen? France Gall. Ach, sag mal, ihr kennt doch überhaupt gar nicht. Wie alt seid ihr denn? 16? Mann, ist das aber schrecklich. Nicht mehr lange. France Gall. Aber nicht mehr lange. France Gall ist eine französische Schlagersängerin. Die singt so eine Sachen zum Beispiel. Jetzt hört er mal hin. Spitze, oder? Also würde es einen Gott geben, der hätte so eine Musik verhindert. 1A, was? Würde es einen Gott geben, der hätte so eine Musik, glaube ich, verhindert. Stimmt nicht! Ja. Ba, ba, ba, ba, ba. Aber kennt ihr Sabine Christiansen? Ja. Nee. Also wer hat mir jetzt Nähe gesagt? Na, ich? Da würde ich ja mit der mir eingeborenen Mutterwitzchen Schlagfertigkeit also gleich sagen, ich glaube, mein Schwein pfeift. Wie bitte? Ich hab ja keinen Fernseher zu Hause. Ich glaube, mich tritt ein... Ja, das ist so eine Lüge. Das ist eine Lüge. Außerdem kennt man Sabine Christiansen ohne Fernseher. Ja, aber ist die jetzt so wichtig? Ja, aha. Weil nämlich Franz Gall über die schon ein Lied gesungen hat, als ich die noch ja nicht hab. Über Sabine Christiansen? Über Sabine Christiansen. Und das hören wir, das ist quasi in den Gottesbeweis, da ist ein Christiansen-Beweis. Mhm. Ein Christiansen-Beweis, ja? Jetzt sitzen zwei 16-Jährige da und sind sprachlos. Wie alt ist denn diese France Gall? Mann, die könnte deine Omi sein. Könnte meine Omi sein. Sie ist es ja meine Omi. Könnte meine Mutti sein. Ist nicht deine Omi, dann müsstest du die kennen. Ja, stimmt. Mann, ey, das ist doch echt... Überblick über meine Omis. Sag mal, was hört ihr denn immer so für Musik? Na, Hip-Hop. Echt? Immer ich nur so... Ich hab vorhin mitgeschnitten, ja. Ich werd das machen. Na, da bin ich ja mal gespannt. Kannst du dir den Kuttner.de merken und kannst du dann schön MP3 kodieren? Ich kann alles, natürlich. Ich kann alles. Kannst du Handstand? Ach, siehste, kann der feine Herr schon wieder nicht. Natürlich. Hahaha. Quatsch. Natürlich. Komm, mach mal. Ja, jetzt? Ja, na logisch. Ja, was... Was ist? Jetzt nicht rausreden. Mache mal. Na gut. Mache mal. Na gut, warte mal. Naja. Das wird jetzt etwas. Ja, naja, ist ja, mach doch mal bitte. Oh Gott. Hallo? Sag mal, bist du ferngesteuert oder was? Ja, ich bin jetzt umgekippt. Echt? Ein Gottesbeweis, wo wohnst du? Ich schick alle Berliner hin. Da ist eben einer umgekippt. Das muss in die Nachrichten. Ach so, nee, so. Nach dem Baum ist jetzt noch, aus welchem Stadtbezirk rufst du an? Was? Aus welchem Stadtbezirk du anrufst? Schnell! Wir müssen ja ganz vorne sein mit die Meldung. In Reinickendorf ist eben ein Hip-Hop umgekippt. Ja, das liegt wohl ein... Kette Heinrich, hast du das gehört? Rinn in die News. In Reinickendorf ist ein Hip-Hop umgekippt. Ey, der freut sich doch. Die Berliner Feuerwehr muss ausrücken. Berliner, holt eure Digitalkameras raus. Nischt wie hin. Meine Sony 2,1 Megapixel Kamera, da wird ein Bild geschossen. Hip-Hop umgekippt. So, was ist jetzt los hier? Ja, sag doch! Spitze, oder? Ja, die Hip-Hop ist mir real, die sollen umfallen. Da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, muss ich nämlich immer auflegen, für mich gute Laune-Musik. Aber ich jetzt als Hip-Hopper finde die Musik auch. Ja, weil ihr mich so runterzieht, weil ihr so untheologisch seid. Mhm. Ach, du als Hip-Hopper findest sie gut? So, ja. Aber jetzt wollte ich ja den Christiansen-Beweis antreten. Was für eine Frage würdest du denn jetzt einem Theologen stellen? Weiß ich noch nicht. Ah, vielleicht können wir ja da helfen. Na, einfach, naja, dieses Eucharistie-Problem zwischen Katholen und Evangelien. Mhm. Die Anwesenheit so, ja, Gottes in der Oblate. Also ich... Praktisch. So ganz einfach. Jetzt halt auf! Jetzt verarschen kann ich mal Lene. Dann mach doch mal! Kinder, warum seid ihr nicht ein bisschen schlagfertiger? Warum muss ich das selber machen? Ich hab eben gesagt, verarschen kann ich mich alleine. Da erwarte ich doch von euch einen Chor von... Na gut, dann mach doch mal, das wollen wir sehen. Mach doch mal. Kannst du nicht, traust du nicht, Hemmung, so. Ja, mach doch mal. Naja, jetzt ist ein bisschen spät. Ja, stimmt. Ich sag jetzt hier zum dritten Mal, verarschen kann ich mal alleine. Ja, mach doch mal. Nee, das ist mir zu einstudiert. Ah, meine klang jetzt ja so. Schrecklich. Mm. Ach Mann, Kinder, ihr müsst schneller sein. Tu nächste Woche einfach. Schnell im Kopf. Und immer Spritzenbesteck sauber halten. Ja, sowieso. Ja, sowieso. Ja, sowieso. Ich hab da extra einen Geschirrspüler für. Ja, gut. Ja, das habe ich aber auch. Ja. Ach. Sie sind halt reinliche Leute. Ihr alten Haschespritzer. Mhm. Mann. Hier nochmal so. Zur Eucharistie. Also ich finde auch, dass das ein bisschen zu eng gesehen wird. Also das mit dem Abendmahl da. Ja, ein bisschen zu eng. Ich komme ja gleich rüber nach Spandau. Oder Reinickendorf. Seid ihr betet Reinickendorfer? Nee, ich bin Charlottenburger. Hast du mit Charlottenburger? Würdet ihr, wisst ihr was, Charlottenburger ist nämlich so, pfff, das ist ein Charlottenburger. Nee, das wollen wir jetzt aber nicht wissen. Naja, aber ist so, ist ein Charlottenburger. Nase putzen ohne Taschentuch heißt Charlottenburger. Machst du denn sowas? Nase putzen ohne Taschentuch? Nee. Eigentlich nicht. Und du, Kunde? Naja, eben mir der Schnodder da runterläuft und quasi mein Hip-Hopper Kinnbärtchen erreicht. Ist Kuttner Charlottenburger? Nee. Naja. Woher kommst du eigentlich, Kuttner? Sag nicht. Wieso ein Dittel nicht? Voll aus der Zone, aus dem Lager praktisch. Ach echt, ja? Ja, natürlich. Was wir mit russischer Musik an Laune erhalten wollen, machst du keinen Begriff davon. Sei froh, dass du in der behüteten Freiheit des Westens so viel wachsen bist. Ja, das bin ich aber auch. Ja, bist du aber auch. Und was ist draus geworden? Schau dich an! Ja. Mensch, Meier! Ach, wieder eine vertane Chance. Im Grunde eine Gotteswiderlegung. Du bist doch praktisch auch ein Abbild Gottes. Das stimmt. Ja, das hast du dir noch nicht klar gemacht. Obwohl, das kannst du ja nicht beweisen. Ne? Also das wollen wir mal klarstellen. Das wollen wir mal klar. So, jetzt, ich trete jetzt erstmal meinen Sabine Christiansen-Beweis an und verabschiede mich von euch. Oh, das ist aber dufte. Siehst du endlich einer, der Einsehen hat, ein Einsehen. Ja. Wir wollen ja dich auch nicht mehr länger aufhalten nach deiner Theologensuche. Das war jetzt aber ein Charlottenburg. genau. Und ja, Wiesen-Reinickendorfer ist vielleicht... Man ja fast einen Gruß nach Charlottenburg senden. Aber da sind wir eigentlich, mit Taschentüchern sind wir hier bestens eingedeckt. In Reinickendorf? Nee, Charlottenburg. Ach, Charlottenburg. Gibt's was hat überhaupt... da gegen Charlottenburg? Gibt's das überhaupt Charlottenburg? Ist voll cool eigentlich. Wo denn? Da gibt's die Wilmersdorfer Straße. Pass mal auf, ich hab noch einen schönen alten Stadtplan von Berlin. Einen schönen Ostplan von Berlin. Ja. Da gab's West-Berlin überhaupt gar nicht. Muss man sich mal vorstellen. So sieht das immer in West-Berlin. Quatsch. Solange es die Himmelsrichtung gibt, gibt es auch einen Teil von der Himmelsrichtung. Nee. Nee, wir im Osten sind gut ausgekommen mit drei Himmelsrichtungen. Ach so. Das hat prima funktioniert, konnte man sich orientieren. Man hat an die Ostsee gefunden und man hat ins Erzgebirge gefunden. Und man hat auch die benachbarte Volksrepublik Polen erreichen können. Und der Rest war praktisch für den Arsch. Das brauchte man nicht. Das gab auch ein Leben ohne vierte Himmelsrichtung. Ah ja, die macht euch da mal nicht vor. Genau, außerdem wart ihr eingemauert. Ja, und habt euch nicht gewehrt. Was können wir habt euch einmauern lassen. I ist es uncool, einmauern lassen. Mann, I einmauern lassen. Oh, schämt euch. I Hoppmann nicht einmauern lassen. Ihr habt euch einmauern lassen. Charlottenburger Reinickendorf, ein Spann aus dem Baum umgefallen. Ja. So, ach, ihr seid echt Hip-Hopper? Ich bin kein Hip-Hopper. Nee, nicht so richtig. Georg ist kein Hip-Hopper. Theo. Olli ist kein. Ach, Theo ist kein Hip-Hopper. Theo ist auch kein Hip-Hopper? Nee. Aber über Sabine, über Franz Gall lustig machen. Ich mach mich nicht lustig. Naja, aber mokieren. Mokiert habt ihr. Ja, jetzt mal rasch ran ans Fremdwörterbuch und mal nachschauen, was mokieren eigentlich heißt. Na, mokieren heißt. Muckibude, wa? Ja. Sich dran rummäkeln. Nicht Muckibude. Genau, sich dran rummäkeln. Kann man so übersetzen. Ah. Mensch, Kinder, ihr seid aber fit. Nur keine Theologen. Wo habt ihr denn? Nur keine Theologen. Das ist eigentlich das Einzige, was uns von dem klügsten Menschen der Welt unterscheidet. Ja. Wir können auch jede Frage hier beantworten. Ja, aber, stellt uns ja keine. Aber warum? Naja, ich habe auch keine Fragen an euch. Na, wenn du an Theologen hast, dann scheint Fragen. Nein, ja, naja, genau. Ja, ja. Aber warum rufst du nicht? Können oder nicht? Stell doch mal eine Theologenfrage. Hallo? Hallo? Ja, der ist noch dran. Ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba. Ich glaube, die Theologen fühlen sich dir nicht gewachsen. Dich, was bin ich schon heute? Ja, dich kann auch nicht. Hey, ihr Theologen, ihr seid mich nicht gewachsen! Ja, das ist ja beim Skifahren nur das Wichtige, das Wachs. Das richtige Wachs. Wachs? Das richtige Wachs unterm Ski. Ich wachse ja noch. Echt? Ich glaube, das meint er aber jetzt nicht. Wachs, Wachstuch. Ach, willst du eigentlich gerne Skifahren, Kutner? Wachse, Lok? Nee. Nee? Nee, na wo denn? Na, in Österreich zum Beispiel. Was soll denn in Österreich? Oder im Bayerischen Wald. Ja, von mir aus in Italien, Schnalztal. Irgendwo. Nee, das Einzige waren Müggelberge. Aber die sind ja nicht so hoch. Nee. Da riskiert man nicht so viel, das fand ich eigentlich ganz gut. Sag mal, und ihr setzt euch da auf eine Plastiktüne und rodelt da den Berg runter und nennt ihr dann Snowboard? Nee, wir ja, ich hab Ski, also. Hast du Ski? Ach Quatsch, du gehst da mit deiner Kaiserstüte hin. Ach, cool, Auto. Nach Österreich, oder? Hey, ich hab hier eine Kaiserstüte. Ihr wart doch auch mal Kaisers praktisch. Ja. So, wo bleiben denn die Theologinnen? Das ist ja sowieso die Herausforderung. Da könnt ihr, glaube ich, 5 Jahre Sendung machen, ohne dass jemand anruft, oder? Wenn man das noch zusammenschneidet, Frau und Theologe. Frau und Theologe? Naja, ich hab doch irgendwie, da hat ja auch ewig gedauert, dass ich meine Frauensendung gemacht habe. Dann haben sich ja irgendwann die Männer doch zurückgehalten. Ja. Naja, und jetzt soll sich mal hier das Atheistenpack mal zurückhalten. Ja. Das scheiß Atheistenpack. Das Atheistenpack aus und Reinickendorf. Und ja, und diese scheiß. Sag mal, ob das vielleicht ist ohne Ende, ob Entspannung wirklich im Baum umgefallen ist. Soll ich doch mal bei Spiegel Online kicken? Ja, mach das mal. Oder bei CNN? Das wäre eine Sensation. Hot News! Hot News! Bin Laden gefasst und den Spanner aus dem Baum umgefallen. War das eigentlich in den Top News oder in den Verkehrsmeldungen? Nee, nicht in den Verkehrsmeldungen. Das war richtig in den Meldungen. Das war quasi, ich kann das mal rekapitulieren. Erste Meldung war Schulsenator Böger? Mich juckt, mit ja, das Mathe? Muss ich eigentlich sehen unbedingt. Das sind halt sowieso Nachrichten. Die erste Meldung hieß, die Arbeiten sollen in den Fächern Mathematik, Deutsch und Englisch geschrieben werden. Was ist denn das für eine Meldung? Und die zweite Meldung, entspannt aus dem Baum umgekippt. Und die dritte Meldung ist Familienkommission der Bundesregierung. Warum steht der Baum eigentlich an erster Stelle? Und Bundeskanzler Schröder ist am Abend in der Türkei angekommen. Und wurde da als 2 Millionenster deutscher Gastarbeiter begrüßt und hat eine Schwalbe als Moped geschenkt bekommen. Der Bundeskanzler. Der Bundeskanzler, weil er da arbeiten will. Mhm. Ein bisschen rumkanzlern. So, Kinder. Mit einer Schwalbe. Aber jetzt eine richtige Frage. Schwalbe kennt ihr nicht, wa? Schwalbe kennt ihr nicht? Genau, aber wisst ihr, eine Schwalbe allein macht doch keinen Sommer. Aus dem Motorenwerk Zwickau. Ach, der versucht zu sechseln, oder was? Naja, das war ein kläglicher Versuch, ich geb's ja zu. Ja. So, und jetzt hören wir uns mal den Sabine-Christiansen-Beweis an von France Gall und ich danke euch für euren Anruf. Wir danken. Ja, wir danken. Tschüss! Und danach ist hier Theologen-Power bis zum Abwinken. Jetzt aber erstmal France Gall mit dem... Il était venu de son pays de neige, tout droit vers le sud, sans presque s'arrêter. Mon Dieu, que c'est loin de la Norvège, la Méditerranée. C'était ses yeux verts et c'était sa guitare qui avait payé ce voyage de fou. Quand il en jouait, gleich kommt die Stelle. Gleich, gleich. On lui donnait des sous. Jetzt gleich. Christian Sey. Il savait quelques mots de mauvais français. Christian Sey. Christian Sey est so scheiße cool. De mauvais anglais. Et pourtant, je comprenais bien. Même quand il ne disait rien. Christian Sey. Le jour où j'irai le rejoindre en Norvège, je reconnaîtrai. Was der Marxismus für die Gesellschaft? Je reconnaîtrai la fameuse Christine dont tu me parlais pour me faire enrager. Je n'aime pas cette jolie cousine, elle l'a trop aimée. Christian Sey. Sur la plage entre deux rochers, Christian Sey, s'il mangeait quelquefois ce que j'y pensais, et pourtant il était heureux, oui vraiment, il était heureux, Christian Sey. Il est reparti vers son pays de neige et la plage d'or où l'on s'est tant baigné. À le sable gris des plages de Norvège, il a tout emporté pour me le redonner. Quand je le reverrai. Spitze, oder? Jetzt wissen wir. Ach, hey. Kinder, hier herrscht gute Laune im Studio. Das ist eure Sendung. Das ist euer Fritz. Ha, ha, ha, ha. Oh. Falscher Knopf. Ist natürlich auch ein bisschen Phishing vor katholischen Theologen. Vielleicht sind die mit guter Laune zu kriegen. So, ihr süßen Katholiken. Unter der alten Eiche fängt ein Telefon. Genau. Geduldet euch, gleich kommt Hilfe. 0331 für Potsdam, 70 97 110. So, jetzt bin ich ja mal gespannt. Hallo? Ach, ein bisschen Geduld sollte man aber haben als Katholik, als Theologe. Hallo? Ja, ich bin kein katholischer Theologe, aber ein anderer. Du bist richtig ein Theologe? Hm? Gibt's, unterscheiden die sich denn zwischen katholisch und evangelisch, die Theologen? Ja, na klar. Wieso denn? Ist denn nicht die Theologie überhaupt praktisch die Lehre von Gott? Also erstmal so überhaupt und dann kann man sagen, puh, da ist mehr so evangelisch, da ist mehr so freikirchlich, da ist mehr orthodox, da ist russisch-orthodox, da ist griechisch-orthodox, da ist katholisch, so. Da ist anglikanisch. Ja, grundsätzlich hast du damit schon recht, aber ein paar kleine Unterschiede gibt's ja doch. Im Mutterland der Reformation müsste man wissen, dass sozusagen nicht der Papst der Gott auf Erden ist. Ja, das ist schon klar, aber als Theologe ist man auch praktisch Wissenschaftler. Kann man sein, ja. Ja? Die Lehre von, oder? Logie. Hm? Mathematologie, die Logos, Lehre von dem... Ja? Logos, Wort. Hm? Genau. Wie heißt du denn eigentlich? Matthias. Matthias. Von wo aus rufst du an? Du hast so einen Zonendialekt. Aus Berlin. Aus Berlin. Aber du hast so einen leichten nördlichen Einschlag. Ja, genau. Das ist, hörst du richtig. Kannst du mal genauer sagen? Eher Bremen, ja, eher Rostock. Wie bitte? Aus Wismar. Wismar. Hm? Und du hast richtig Theologie studiert. Hm, und ein Jahr auch an der katholischen Uni in der Schweiz. Ach. Und du hast die Frau, die ist auch Theologin. Die Frau ist auch Theologin? Hm? Könnt ihr mir mal erklären, warum man Theologen praktisch erst nach 7 Stunden anrufen? Oder ich habe schon 3 Sendungen gemacht, also, wo man Theologe anrufen sollte. Und jetzt sind wir quasi in der 10. Stunde. Nach 10 Stunden. Da kommen wir durch. Du, ich habe eine halbe Stunde lang, hast du telefoniert? Ah, müsst ihr Verständnis haben, entspannt aus dem Baum umgefallen. Ja, okay. Aber dann kannst du nicht sagen, wir rufen so spät an. Ja, stimmt. Okay. Naja, aber die letzte Sendung war ja auch, war ja nicht. So, sag mal, aber ich wollte mir das nochmal mit der Eucharistie erklären lassen. Ja. Zwischen den Evangelien und zwischen den Katholen. Ja. Was da der Unterschied ist. Wie man da jetzt praktisch den Wein behandelt und die Oblate. Oder was man in denen sieht. Also, ja, das ist im Prinzip ganz einfach. Für die Katholiken gibt es sozusagen die Vorstellung, dass sich die Substanz von Oblate und Wein in Fleisch und Blut umwandelt. Und für einen Evangelischen ist das so, oder da gibt es unterschiedliche, aber da heißt das immer nur, das bedeutet... Blut und Wein. Das muss sozusagen, man geht nicht davon aus, dass es sich grundsätzlich um eine Substanzwandlung handelt. Sind praktisch nicht 5 Mark, sondern ist quasi wie ein Scheck. Wenn man sagt, der Scheck bedeutet 5 Mark, dann könnte man das so ganz grob. Hm? Ja. Ah ja, und aber bei den Katholen sind es praktisch 5 Mark. Da ist es dann Fleisch und Blut von Jesus. Ja, die Substanz hat sich gewandelt, ja. Hm? Ah. Gibt es eigentlich zum Beispiel, klingt jetzt vielleicht ein bisschen blasphemisch, aber mit dem katholischen Bereich kennst du dich schon auch aus? So ein bisschen, hm? Ja, aber wenn man jetzt sagt, die Oblate ist quasi, da ist schon Fleisch und Blut, oder? Also Oblate und Wein. Von der Substanz her, nicht? Ja. Sozusagen nicht vom Äußeren, die unterscheiden sozusagen zwischen Erscheinung und Inhalt oder Wesen, nenne ich das mal, und das äußere Erscheinungsbild ändert sich natürlich nicht. Ne? Ja, ja, nee, das bleibt Oblate. Ja. Aber vom Wesen her ist es dann quasi Fleisch vom... Richtig? Hm? Sagt deine Frau vor? Ja, die sagt, meine Frau liebt Fremdwörter und sie sagt, ich soll immer Transsubstantiationslehre sagen. Stimmt, super, das klingt schon... Ja, aber jetzt mal, das klingt vielleicht ein bisschen blasphemisch, aber darf man ja stellen, oder? Fragen? Ja, Fragen darf man. Fragen darf man, oder? Haben denn Vegetarier jetzt zum Beispiel, katholische Vegetarier, haben die nicht Abendmahlsprobleme? Wenn das jetzt vom Wesen her quasi Fleisch ist, die Oblate. Ich gehe davon aus, dass sie das nicht haben, weil was ist eigentlich ein Vegetarier? Naja, einer, der kein Fleisch isst, würde ich jetzt mal so grob sagen. Da das aber sozusagen nicht Fleisch von normalen Tier ist und so weiter, denke ich, dürfte das eigentlich überhaupt gar kein Problem sein. Und die meisten Katholiken werden sozusagen... Wobei, ist ja aber auch fies. Jesus wurde ja quasi auch im Stall gezogen, oder? Das habe ich nicht verstanden. Jesus wurde ja quasi auch im Stall geboren. Ja, und? Was ja, naja, recht nah jetzt an der üblichen... Tierproduktion ist. Nahproduktion, naja. Ja. Naja. Naja, ich wollte. Ja, war auch wieder blasphemisch. Kann man blasphemisch sagen? Kann man das nennen, was das blasphemisch ist? Ja, was? Nö, nee? Ich weiß ja nicht, ob die sozusagen alle die Kinder, die heute in Dreck und Müll geboren werden, sozusagen auch wie Tierproduktion bezeichnen würde, da muss man ja immer noch mal ein bisschen vorsichtig sein. Kick mal an, siehst du, aber das schätze ich an Theologen, dass sie dann praktisch genau hinhören und quasi das Wort abklopfen auf Bedeutung. Ah ja. Und Kontext. Eben Theologie. Ja, ne? Sag mal, ihr habt, hast du freiwillig Theologie studiert oder wolltest du nur ML nicht studieren müssen? Oder Maschinenbau. Ich habe das natürlich freiwillig richtig studiert. Und weil dich auch richtig interessiert hat. Ja, genau, weil es mich richtig interessiert. Weil dich richtig interessiert. Was hat dich denn da am allermeisten interessiert? Oder was ist denn, sagen wir mal, das Interessanteste an der Theologie? Klingt ja immer so ein bisschen irgendwie weltfremd oder so Kirchentrachitracher. Ist doch aber ich glaube, ich würde auch total gerne eigentlich Theologie studieren. Ja. Jetzt, wenn ich jetzt nochmal studieren will. Ich würde auch Jura würde ich auch nochmal gerne studieren. Weil man weiß, da weiß man, was die innere Welt zusammenhält und Theologie, was die äußere Welt zusammenhält. Und dann müsste man noch Physik studieren, finde ich. Ja. Dann wäre man relativ sattelfest. Na, ich glaube, Mathe wäre besser. Mathe? Hm. Naja, ja. Das schult das logische Denken. Das ist ja, stimmt. Das Wichtigste. Ja, wobei Jura ja auch, glaube ich. Jura schultet, glaube ich, noch auf theologisch spitzfindigere Weise. Ja, das kann natürlich sein. Ja. Oder? Ja, Texte krumm auslegen, das können Juristen auch. Aber kann ich mal fragen, was wolltest du denn wissen? Welche Fragestellung hat dich denn zum Theologiestudium getrieben? Was wolltest du rauskriegen praktisch? Das ist ganz easy, das, was die Welt im Innersten zusammenhält. Ach, und da hast du das Gefühl, gibt dir quasi die Theologie eine Antwort drauf? Ob die Theologie die Antwort gibt, da bin ich mir nicht so sicher. Aber wenn du mir verraten könntest, welches Studium da besser eine Antwort drauf geben könnte. Naja, man hätte ja sagen, also wenn du sagst, was die Welt im Innersten zusammenhält, hätte man ja sagen können, willst Physik studieren. Jetzt gewissermaßen wirklich runter, Quantenmechanik, nee, Stringtheorie, soweit. Da komme ich nie zum Verstehen, was Menschen so machen und was sie so wollen und was sie so fühlen, da bin ich mit der Physik aber im falschen Film. Hätte man ja aber auch vielleicht, naja gut, dann meinst du jetzt, was die Menschenwelt im Innersten zusammenhält. Ja, genau, also ja. Und man hätte ja auch Marxismus-Leninismus studieren können. Ja, das ist vielleicht ein bisschen einseitig. Und ist ja auch heute auch nicht mehr so einfach zu studieren. Wobei, wir wollen uns mal nicht vormachen, Theologie ist ja in gewisser Weise auch ein bisschen einseitig, oder? Konzentriert sich ja sehr auf Gott. Ja, das denkt man so von außen, ne? Ja. Aber ist vielleicht gar nicht so. Ach so. Ich hätte jetzt gedacht, jetzt gewissermaßen den gottlosen Teil der Welt, der wird ja nicht erklärt, also nicht behandelt in der Theologie. Oh doch, na klar. Der gottlose Teil der Welt auch? Na klar. Ja? Ja. Wie ist denn, sagen wir mal, der normale Blick eines Theologen auf jemanden, der an Gott definitiv nicht glaubt? Das ist ganz einfach. Der normale Theologe geht davon aus, dass im Prinzip alle Menschen gottlos sind, qua Menschsein. Und sozusagen, wenn sie eine Gottesbeziehung haben, so ist das immer eine Frage, die Gott den Menschen, die ihn verstehen, zu suchen, ihn schenkt. Und nicht, dass Menschen sozusagen von sich aus ihren Glauben basteln und dann eine gute Beziehung zu Gott haben, sondern immer andersrum. Sozusagen, Gott schenkt den Menschen eine Beziehung und gottlos sind sie alle. Ah ja, aber wer jetzt quasi an Gott nicht glaubt, der kann nicht dafür. Genau. Weil Gott ihn praktisch im Augenwinkel hat und nicht recht beachtet? Sagen wir mal, die Gründe kann ich dir auch nicht sagen. Ah ja, das ist eine gute Antwort. Ja, ist aber... Finde ich ehrlich und anständig zu sagen, Gründe kann ich auch nicht sagen. So, aber hättest du denn so einen Anspruch, so quasi zu missionieren? Was ist Mission? Naja, also mich, sagen wir mal, von der Existenz Gottes zu überzeugen, als jemand, der davon aussieht, dass es eher keinen Gott gibt? Na, das ist ja ein bisschen schwierig. Also Gott, es gibt viele Theologen, die sagen, Gott existiert nicht und dann wäre ich unredlich zu versuchen, dich zu überzeugen, dass du jetzt annehmen solltest, Gott existiert. Und bist du denn jetzt so ein Theologe, der davon aussieht, dass es Gott nicht gibt? Ja, da muss man unterscheiden, ne? Wenn sozusagen Gott existiert nicht so wie Tische, Stühle, Zeit und was weiß ich existiert. Ja. Es muss, also gibt sozusagen die Antwort, Gott ist das Sein selbst. Also man kann nicht sagen, Gott ist. Kierkegaard hat gesagt. Aber wenn man jetzt so gewissermaßen so sprichwörtlich so, was Mut dat Mut, was ist das ist, was ist das ist, dann braucht man da praktisch ja keinen Gott mehr. Wenn man sagt, Sein ist eben Sein. Das, was da ist, ist da. Dann bräuchte man doch bloß noch so ein bisschen Philosophie. Oder? Nee, nicht ganz. Denn, also sozusagen, die Frage ist ja, da kommt wieder bei der Frage zu der Frage, was denn die Welt im Innersten zusammenhält. Mhm. Ob sozusagen, also die Behauptung, sozusagen alles ist Gott, also alles, was uns umgibt, ist gleichzeitig Gott, ist ja, naja, die klassische Antwort, das nennt man Pantheismus, und da kann man fragen, ja. Mhm. Ja, so Goethe-mäßig quasi. Goethe-mäßig, so ja, die beseelte so. Natur. Und dann kann man doch mal fragen, ja, was ist denn überhaupt noch Gott? Wenn alles Gott ist, dann hat sich die Frage eigentlich auch erledigt, weil es immer eine Differenz von Welt und Gott voraussetzt. Aber sozusagen das, was sozusagen die Welt tatsächlich trägt, da kann man nicht sagen, das gibt es oder das gibt es nicht, sondern weil das sozusagen immer eine andere Kategorie von Existenz ist. Mhm. Das kann man nicht, also wer da versucht, das so zu beweisen und damit umzugehen, wer mit sozusagen mit Axiomen irgendwas in der Physik oder in der Mathematik beweisen will, der ist sozusagen, hat ja falsche Voraussetzungen. Weil ihr quasi auf einem anderen Feld spielt. Naja, anderes Feld. Na, es gibt sozusagen, du kannst fragen, ob es das Ganze gibt und ob es immer nur Teile gibt. Und wenn es immer Teile gibt, dann kann man irgendwie, muss man irgendwann auch mal zum Ganzen kommen. Oder es gibt eben immer nur Teile. Mhm. Und Gott ist sozusagen das Ganze. Detail. Betest du manchmal? Ja. Aber da hört doch dann schon so ein Wallebart Gott schon dazu, oder? Nö. Wenn man so sagt, lieber Gott, hilf mir aus meiner Verzweiflung? Nee, das ist, also ich gehe mal davon aus, dass ja, also... Oder Gott, ist es dann bloß Selbstgespräch? Nee, Selbstgespräch nicht, aber, naja, alle Leute, ich weiß nicht, wie viele Millionen Leute jede Woche in Deutschland zur Kirche gehen, aber faktisch beten wir alle, ne? Es gibt keinen Gottesdienst ohne Vater unser. Hm. Und da kann man nicht von ausgehen, dass die alle so ein Wallebart Verständnis haben. Das ist, glaube ich, tut ihnen ein bisschen Unrecht. Hm. Eher müsste man vielleicht sagen, also das kennst du ja vielleicht auch, wenn du singst im Studio, dann geht's dir gut und irgendwie gibt's eben Menschen, die sagen, irgendwie ist es ja auch schön, dass es mir gut geht und ja, das muss man irgendwann mal aussprechen, dass es einem gut geht. Aber dazu braucht man doch keinen Gott. Da würde ich ja sagen, Mensch, mir geht's heute wieder total dufte, ich könnte Bäume in Spandau ausreißen. Ja, und die denn, lagen die eigentlich auf der Straße, die Bäume? Naja, ich weiß nicht, da stand bis das in Spandau und ein Baum umgefallen ist. Rufst du aus Spandau an? Nee. Nee. Ja, da bin ich ja beruhigt. Was machst du denn eigentlich beruflich? Nichts. Nichts? Ich hab mein Studium fertig und warte auf eine Stelle bei der Kirche. Und wie lange jetzt schon? Seit 2 Monaten. Ach so, na, das geht ja noch. Ja, ja, das ist kein Problem. Ja, mit ein bisschen Gottvertrauen, oder? Nö, da braucht man nicht viel Gottvertrauen, da braucht man eine gute Bewerbung und dann klappt das schon. Was macht man denn eigentlich als Theologe? Da kann man, ja, die erste Frage ist natürlich, wenn man evangelisch ist, kann man Pastor oder Pastorin werden. Aha. Und wenn man katholisch ist, kann man Priester oder Gemeindereferent oder Gemeindereferentin werden. Mhm. Ja, dann gibt's ja natürlich noch irgendwie die irgendwelchen Kommissionen bei irgendwelchen Verlagen und alles das, was man mit sonst Hochschulstudium auch macht. Taxifahren. Ja. Kannst du mal vielleicht noch so 2 oder 3 Probleme nennen, die jetzt gewissermaßen unter theologischem Aspekt eigentlich noch der Bearbeitung bedürfen? Also wo man nur hoffen kann, der wissenschaftliche Fortschritt schreitet fort und in 50 Jahren hat man vielleicht eine Lösung für diese Fragestellung. Gibt's sowas auch? Naja, da ist ein eigenartiger Fortschrittsgedanke vielleicht dahinter. Ja. Also, naja, das kann man ja vielleicht sozusagen für naturwissenschaftliche Fragen kann man das ja so machen, aber würdest du sagen, es gibt ein soziologisches Problem, was heute noch nicht lösbar ist, aber in 30 Jahren vielleicht? Oder ein literaturwissenschaftliches Problem? Stimmt. Mensch, sag mal, der Theologe ist ja nicht auf den Kopf gefallen. Sofort immer eine schnippische Erwiderung parat. Nein, eine stimmige, eine sachliche, eine reelle. Matthias, dann danke ich dir sehr für deinen Anruf. Ja. Wir sind jetzt gleich so weit, dass hier wieder Nachrichten praktisch kommen. Ja, ich finde es eine schöne Sendung. Ja, vielen Dank. Du hast das Dein hier dazu beigetragen. Jo. Und Grüße an die Frau. Das geht klar. Okay, tschüss. Ach, ist das nicht schön? 10 Stunden hat sie gebraucht und dann hat doch ein Theologe angerufen und quasi viele interessante, wichtige Fragen beantworten können. Ach, wie ich mich freue. Dafür hören wir jetzt gleich richtig total krachelaut Musik. High Rise Wipeout. super, oder? Volle Pulle. Wow! Volle Pulle japanische Gitarrenmassaker. So, Kinder, theologisch haben wir abgearbeitet, wobei, wenn heute noch ein Theologe anrufen würde, ich würde mich total freuen, dass wir vielleicht mal Fragen erörtern können, die bisher noch nicht gestellt wurden. Ah, naja, es ist jetzt auch, ja, wir müssen jetzt hier rucki-zucki quasi, rucki-zucki. Kennst du das Lied? Ja, das ist der neueste Tanz. Ja, ist aber so nicht, weil, das ist der letzte, wie denn sonst, das ist der, rucki-zucki, das ist der neueste Tanz, verdammt nochmal, widersprich mir doch nicht andauernd. Schnappi ist der neueste Tanz. Ach mein Gott, ja, wenn man weiterdenkt, 20 Jahre, dann vielleicht hast du recht. Weiterdenkt. Ja. Wie feiert man denn die deutsche Meisterschaft? Welche deutsche Meisterschaft? Na, von hier Bayern, München. Ach, von Bayern, naja, ja, was weiß doch, ich. Da hörst du doch praktisch dazu, zu dieser, ja, zu dieser Kaisersklicke. Ja, ich habe ja auch eine Kaiserstüte zu Hause, weil ich so ein Beckenbauer-Fan bin. Ja, toll. Ich hab's gefeiert, ja. Mit wie Bier halt. mit Bier. Mit eben Büchsenbier? Nein, mit eben Büchsenbier. Zu Hause mit frierend im Flur? Nein, in der Kneipe. In der Kneipe, nachmittags habe ich mich hingesetzt, wo Premiere Live-Konferenz Übertragung war und habe mir das angeguckt. Und das war ein schöner Nachmittag. Und dann war Bayern ist deutscher Meister. Och, ich nehme noch Pläne. Oder was? Ja, nein, ich habe an dem Tag insgesamt wahrscheinlich 4 Liter Bier gesoffen. Was willst du? 4 Komm Liter ich nicht Bier? Mit einem kleinen Bier. Und trotzdem lasse ich mich nicht hier in diese ganz normale Bayern-Fan-Fußball-Fan-Kiste stecken. Nein, mach ich doch ja nicht. Nee, machst du doch ja nicht. Ich will nur mal wissen. Nee, ich erkläre es ja auch ganz ruhig. Aber sehr ruhig. Ja. Ich wollte nur mal wissen, wie der intelligente Mensch die deutsche Meisterschaft von Bayern München feiert. Ja, er feiert sie offensichtlich nicht jedes Jahr, aber wenn es mal passiert, dann eben mit 28 halben Litern Bier und hat sie den nächsten Tag wirklich völlig verkackt. Herr Wirth, bitte mal 4 Liter Bier, Bayern ist Meister, ja. Meister, wir sind Papst. Aha, verstehe. Wenn Fritz in Brandenburg an der Havel, dann 102,6. Fritz Info. Sag mal, hast du die Meldung völlig ausgetauscht hier, oder? Ich habe überhaupt keine Meldung ausgetauscht. Es hat einfach mal ein Nachrichtenredakteurswechsel stattgefunden zwischen 22.30 Uhr und 23.30 Uhr, wie das in diesem Sender jedes Mal passiert. Und da passiert es eben auch ab und zu mal, dass die Meldungen sich deutlich verändern innerhalb von einer Stunde. Haben wir den Namen von dem Redakteur jetzt? Ist das ein Baumfeind oder was? Ja, das kann sein. Nein, der Redakteur, der jetzt dran ist, der ist mir selber relativ anonym. Aha, naja, gut, 22.37 Uhr. Ja. Das Wetter, die Nacht wird regnerisch bei Tiefstwerten zwischen 12 und 8 Grad. Morgen erwarten uns mal mehr, mal weniger Wolken. Am Nachmittag gibt es Schauer, die Temperaturen steigen auf 18 bis 21 Grad. Und jetzt die Meldung mit Gerald Kötter, Heinrich. Könntest du den Baum, der in Spandau umgefallen ist, vielleicht noch einbauen? Naja. Ja, das mache ich vielleicht. Bei der Berliner CDU steht wieder ein Führungswechsel bevor. Der Landesvorsitzende Zeller verzichtet auf eine erneute Kandidatur beim Parteitag am 28. Mai. Er gab dafür vor allem private Gründe an. Der Parteichef war in den vergangenen Monaten besonders im Zusammenhang mit dem Gedenken zum 8. Mai unter Druck geraten. Bundeskanzler Schröder ist in der Türkei eingetroffen. Zum Auftakt seines zweitägigen Besuches sagte er, er habe keine Zweifel daran, dass der Reformprozess weitergehe. Bei den Gesprächen mit Regierungschef Erdogan steht der geplante EU-Beitritt des Landes im Mittelpunkt. Die Verhandlungen über eine Aufnahme der Türkei sollen im Oktober beginnen. Im Irak ist die neue Regierung vereidigt worden. Als erster legte Ministerpräsident Jafari im Parlament seinen Amtseid ab. Die meisten Ministerposten werden von schiitischen Moslems besetzt. Auch die Kurden sind stark vertreten. Entgegen den Erwartungen ist das Kabinett aber noch nicht vollständig. Einige Schlüsselressorts wie Verteidigung und Ölwirtschaft blieben noch offen. Die deutsche Eishockey-Nationalmannschaft hat bei der Weltmeisterschaft in Wien auch ihr zweites Vorrundenspiel verloren. Nach dem 0:2 gegen Tschechien muss die deutsche Auswahl am Donnerstag gegen die Schweiz gewinnen, um den Gang in die Abstiegsrunde zu vermeiden. Und in der Fußball-Champions League hat der FC Liverpool das Halbfinal-Rückspiel gegen Chelsea London 1:0 gewonnen. Liverpool hat damit das Finale erreicht. Der Verkehr auf Fritz im Bezirk Spandau ist im Rahmen des deutlichen Regens heute Nacht ein Baum umgefallen. Ich weiß nicht ganz genau, wo das passiert ist, aber wenn ihr an diesem Baum vorbeikommt, dann fahrt mal vorsichtig dran vorbei. Ansonsten keine aktuelle Meldung, nur Fahrt. Spitze, Gerald, ich danke dir, du bist echt. Bitte. Fritz sendet das 33. Radiokonzert live in den Fritz-Studios. Fettes Brot. So klangen sie bei ihrem letzten Auftritt in der Columbia-Halle Berlin. Und so werden sie bei ihrem exklusiven Radiokonzert live in den Fritz-Studios klingen. Ding Dong, die Hexe ist tot, sie frisst kein Brot. So ähnlich jedenfalls. Für Karten zum Dabeisein einfach gut Fritz hören. Das 33. Radiokonzert live in den Fritz-Studios. Fettes Brot. Freitag, 13. Mai, ab 19 Uhr und im Radio. Dreiste Musik, Fritz. 33. Radiokonzert, so alt mächtig um mal werden. So, Kinder, ich dachte, jetzt machen wir mal richtig mal, man schämt, bestimmte Musiken, trotzdem die so prima sind, schämt man sich ja fast zu spielen, weil die dann quasi so kalkuliert wirken. Aber jetzt dachte ich, jetzt spielen wir mal richtig einen fetten Show-Opener. Der hat's raus, oder? Ein Tricky, ein Schlitzohr ist da im Radio zugange. hier sind wir. Unterhalt uns. Yes, that is the sound created by Fritz. Am Morgen, am Abend, bei Tag und in der Nacht. Habt ihr ein Telefon hier? Sprechfunk? Postkutsche. Ja. Mit Captain Kirk Kuttner. Und sprich bitte ins Mikrofon. Ich rufe die Wandtelefonzentrale an. Jetzt können alle anrufen. Drüben an der alten Eiche fängt dein Telefon. Bisher waren es nur Theologen. Geduldet euch, gleich kommt Hilfe. Jetzt können auch Frauen anrufen. 70 oder Anrufer. 110. Anrufer können jetzt auch anrufen. Ich bin die Ilse Werner der deutschen Radiolandschaft. Das ist Ilse Werner, wer ist Ilse Werner? Kinder, kein Grund dafür. Ihr seid im Spätgeboren euer Problem. Der Fluch der späten Geburt. Frost, Gift und Galle. Strömel haben sie neulich Fahrrad geklaut. Und den Spann aus dem Baum umgefallen. Ich werde verrückt. Voll Überraschung? Geht immer noch weiter. Und geht noch weiter. Ne sont que les princesses qui attendent de nous voir beaux et courageux. Wartet, ich rufe die Waldtelefonzentrale an. Drüben an der alten Eiche hängt ein Telefon. Geduldet euch, gleich kommt Hilfe. 0331 für Potsdam, 70 97 110. Kinder, ihr könnt ja hier einen halbautomatischen Anrufbeantworter. Wo sind die? Wenn halbautomatischer Anrufbeantworter, dann 0331 für Potsdam, 731 39 32. So, ihr Möpse. Hallo. Hallo. Wer bist denn du? Katter. Wer? Katter. Katter? Ja. Cutter? C-U-T-T-E-R? Wie bitte? Wie, Teppichmesser? Ja, genau. Und da ist aber noch jemand. Hallo, wer ist das? Nur anderer. Ja, hallo. Ja, wer bist du denn? Herr Sebastian. Ja, hier ist die Marketingabteilung. Ja, guten Tag. Wer bist denn du? Mensch, Kuttner. Muss ja auch nicht sein. Ja, hallo. Wie geht's? Ja, 1A. 1A? Ja, ich hab gute Laune, hör mal. Lass uns ein rotes Handtuch über die Lampe werfen und eng tanzen. Meine Schwester tanzt schon. Deine Schwester? Ja. Na, dann will ich mal nicht. Will ich dir aber das Leben leicht machen. Pompe de Sang. So, Katja! Ja, Kuttner. Mensch, Katja! Mensch, Kuttner. Mensch, Katja! Mensch, Kuttner. Sag mal. Ja? Du rufst jetzt nicht aus theologischen Gründen an. Nee. Ist okay. Ist ja jetzt auch kein Bedarf. Also jetzt keine Not mehr. Eigentlich so, nicht. Katja, was machen wir jetzt hier? Wir quatschen ein bisschen. Ja, let me be your Domian. Erzähl mir deine Probleme und ich löse die. Und zur Not verbinde ich dich mit einem Psychologen. Ich habe demnächst eine Prüfung. Eine mündliche Prüfung. Abi? Ja, leider. Ah, na, Abi macht man, ey, Abi macht man mit links. Nee. Was denn? Wo musst du denn, warten? In Deutsch. Na, in Deutsch kannst du doch. Nein, ich muss die ganzen Epochen lernen. Was denn für Epochen? Na, wie zum Beispiel Sturm und Drang und Romantik. Genau. Und, boah, richtig. Echt? Ja. Klassik? Ja. Na, das endet Goethe tot. Schluss. Biermeier. 18:30, Wom, vorbei. Mhm. Für die Lehrerin leider nicht. Goethe jung, Sturm und Drang, Goethe genau. Tot. Klassik zu Ende. Genau. Und dann fängt Retro an. Mhm. Romantik ist praktisch Retro. Okay, das sage ich der Lehrerin. Sag dir das. Ist praktisch, mich raus, Romantik ist quasi etwas Schlachhose der Literatur. Ja, und sonst? Na, 1A. 1A? Ja. Und deine Lieder sind einfach perfekt. Das zeig ich ja. Sag mal, wie oft willst du sie noch hören? Ich krieg heute den Kanal nicht voll davon. Echt nicht? Nee. Spiel mal ein anderes Lied. Ein bisschen Abwechslung. Na, ich hab doch schon andere Lieder gespielt. Naja, aber mal so eine französischen Schwulenlieder. Oder was anderes. Anderes französisches Lied? Na komm, nee, kein anderes. Kein französisches Lied. Chini, Winnie, Poppy. Was Chinesisches oder so? Chinesisch hab ich jetzt nicht dabei. Echt nicht? Nein, ich hab vorhin schon Thailändisch gespielt. Na, Thailändisch ist aber nicht Chinesisch. Ja, aber ich könnte eine ukrainische Coverversion von ABBA spielen. Mm, klingt nee. Doch verlockend. Was heißt nee? Nee, Kuttner. Denn Russisch. Dann lieber Französisch. Nein, dann Russisch. Mm, schön, Wysotsky. Mann, Wysotsky war ein Spitzentyp. Kennst du Wysotsky? Kennst du nicht? Leider nicht. War echt Superstar bei den Russen, aber, ja. Aber nicht wohl gelitten bei den Chefs. Mhm. Hat rumgeschauspielert und endlos gesungen. Aber immer quasi bis zum, total bis über den Rand. Borderline-mäßig. Total über den Rand hinaus. Ah, warte mal, hast du das genau. Lied? Kalinka, Kalinka, Kalinka. Nein, ein besseres. Mann, Gottner. Was denn? Ach Mann, jetzt nicht hier Kinderlieder. Bitte. Nee, hab ich ja auch nicht. Ich kann muss höchstens ich mal besorgen. Polnisch. Ja, hab ich ja, aber halt nicht hier. Nee, nicht polnisch. Nee. Da hat man nur Mensch, Nierchen. Guck mal, jetzt rufen hier Kinder mehr an. Ja? Hallo, wer ist denn da noch da? Ja, moin. Nee, moin haben wir noch nicht. Morgen noch nicht. Wer bist denn du? Der Bier. Bier? Hm? Bier? Ja. Bier, oder ich fall um? Nein, nicht Bier. Ah, Spitzenmusik, oder? Ist die beste Musik. Ja, wirklich. Du, kannst du mir mal bitte ganz genau buchstabieren, wie... Na geil, wie Galle ohne E. Hat Galle ohne E. G-A-L-L. Genau. Grüne Alternative Liste plus L. Analphabeten. Ich kann weder Französisch noch sonst irgendwas. Naja, aber Galle brauchst du doch kein Französisch. Mann, wenn man Analphabet ist, dann kann man das nicht gucken. Jetzt hör auf, jetzt beschimpf den nicht. Ich beschimpfe niemanden. Wenn er wirklich Analphabet ist, dann braucht er unsere Hilfe. Und wenn er kein Analphabet ist, dann soll er sich mal ein bisschen anstrengen. Genau. Bist du denn Analphabet? Warum nicht? Ja, dann streng dich mal an. Naja, wie überhaupt nicht, klingt's aber auch nicht. So, Mann, wir müssen ja mit der Sendung weitermachen. Ja, genau. Womit fangen wir denn da an? Na, wie sieht's aus? Erzähl uns deine Probleme. Ich hab keine. Überhaupt nicht. Bist du hier falsch? So, jetzt ist... Ich wollte mal hier einfach mal ein bisschen noch mehr... Ach, kick mal an. Mein Problem ist eigentlich schon fast hier... Hallo, Katja, du bist da? Ja. Kick mal an, ist irgendwie meiner genial... Hallo? Hallo? Hallo? Ja, wer bist denn du? Ja, ich bin da. Ich bin Matze aus Cottbus. Wo? Matze aus Cottbus. Aus Cottbus? Aus Cottbus, richtig. Spitze! Mal ansprechen, man versteht dich nicht. Hallo, Lorette? Lorette? Ist besser? Nee. Nee. Ich verstehe ihn ganz gut. Ich verstehe ihn gar nicht. Moment. Wer liegt im Bett? Sag mal, Cottbus, wird das Telefon dahin mit Eimern übertragen oder was? Dass sie da so eine Eimerkette hier haben von der Telekom in Berlin? Das und dann das Gespräch immer so weiterreichen über Müllrose? Du, du, das ist so ein... Ja, das ist ganz woanders. Huttner, das ist ja. Huttner, das ist ein Haustelefon wie bei Alf und Zitterbacke. Hast du, ja. Ist das ein richtig... Sprichst du in so eine Konservendose, wo hinten eine Strippe dran ist? Wo ist denn der? Cottbus! Cottbus hat Uffi, ist die Strippe. Mensch, sag mal, ist hier, hallo? Kuttner, es hat keinen Sinn, egal, wir reden ein bisschen. Vielleicht ruft später noch jemand an. Ah, ich bin heute so unkommunikativ. Wie? Ihr lenkt mich so ab. Was? Ihr lenkt mich ab. Ich weiß, hab ich doch verstanden. Nee, nicht ich weiß, da fragt man wovon. Okay, wovon? Da habe ich mir jetzt keine Antwort zurechtgelegt. Aber mit der Theologie-Stinkbums da an, der hat bestimmt eh. Der war gut. Der war wirklich gut. Der war 1A, oder? Ich kann mir auch mal eine Frage stellen. Ich bin auch ganz gut in Theologie. Los, stell mir eine Frage. Ich bin zwar nicht katholisch, ich bin orthodox. Die dritte Wurzel aus 6. Nein. Eine Religionsfrage. Wie heißt die fünfte Seite einer Gitarre? Das ist eine alte, dumme Gans. Ha! Bingo, stimmt. Siehste? Dann stellt mir doch mal eine Frage. Na, wieso? Das war eine gute Frage. Wie heißt die fünfte Seite von der Gitarre? Ich hätte doch fragen müssen, von oben oder von unten. Aber jetzt egal. Ja. Dann wäre nämlich A gewesen, die richtige Antwort. Richtig. Wisst ihr, was ich nicht verstehe? Nee. Na, Chinesisch. Ja, ich auch nicht. Naja, spitze. Toll. Ja, das war aber jetzt eine originelle Bemerkung, Katja. Sehr damit hast du ja super Punkte gemacht. Ach, das ist, glaube ich, immer wichtig, eine gute Laune-Musik dabei zu haben, merke ich gerade. Du sag mal, Kuttner, ja. Kannst du mir mal einen Rat geben? Ja, ja. Ich schreibe. Aber guter Rat ist teuer. Ja, also ich schick, überweist dir denn das per Konto über. Aber mir auch. Ja, ja. Du sag mal, ich schreibe morgen eine Arbeit, wa? In so Pflege. Arbeit, mach gerade. Ich überlege gerade meine Kontonummer. 5533. Ich schreibe morgen eine Arbeit und ich habe überhaupt keinen Plan. Soll ich morgen blau machen? Nein, nein. Schreib den Spicker. Ich glaube, ich weiß ja nicht mal, was rankommt. Ich habe ja nicht mal mitgeschrieben. Wo, in welchem Fach denn? Da fliehe. Ich will nicht, was er will. Dann sitzt niemand mehr. Na, weißt du, weiße Ohnmacht, Kopf runter, rote Ohnmacht, Kopf hoch. Ja, bestimmt. Und ansonsten stabile Seitenlage. Ja, ja. Habe ich nicht im Polizeiruf gesehen? Denkst du, die hätten stabile Seitenlage gemacht? Kannten die im Osten wahrscheinlich ja nicht. Hat einer was über die Birne gekriegt, lag auf dem Rücken, oh, wir rufen den Arzt, lass uns eine Decke unterlegen. Wo ich denke mal, ich habe echt vom Fernsehen gesehen, stabile Seitenlage habe ich mal gerufen, stabile Seitenlage, haben sich überhaupt nicht drum gekümmert, die Arschlöcher. Ah ja, mein Gott. Und der ist aber trotzdem nicht gestorben, Gott sei Dank. Du, das war echt, bestimmt bloß. Sonst hätte ich umgeschaltet. Ja, wenn er gestorben wäre, sowas tue ich mir nicht du ein. Du hättest dich verklagt. Ich hätte dich verklagt. Meine Schuld war nicht. Flehe? Was studierst du denn? Ich studiere nicht. Er macht eine Ausbildung. Was? Ausbildung. Hm? Altenpflege. Und Einbildung hast du schon gemacht, wa? Jeden Tag. Mann, ja, was bin ich heute lustig? Hast du ein Schaukelfrühstück, wa? Genau, ich hab einen Schalk im Nacken. Die Mucke so. Ist total geil. Seid doch. Wobei geil ist jetzt irgendwie was jetzt noch lustig wäre? Jetzt muss man noch ein Schaukel. Warte. Was lustig wäre? Wo ist denn hier der andere Zoni geblieben? Der aus Cottbus? Nee, da war doch hier auf der Leitung einer. Warte mal, hallo? Hey! Hat keinen Zweck, da ist doch die Struppe aus Cottbus hier. Du bist doch da! Wer bist denn du? Na, der Bier immer noch. Bier. Und hier ist Katja? Ja, klar. Und noch einer? Ja. Wer denn? Siggi. Na, warum sagst du denn nicht Siggi, sag mal? Mann, Siggi. Wer nicht sagt, existiert praktisch nicht. Wir leben in einer total kommunikationsorientierten Welt. Wenn man da nicht sagt, ist man nicht da. Okay. Das ist praktisch wie ohne, du siehst so aus, weiß, hast du keinen Ausweis. Weiß aus, du siehst so weiß aus, hast du keinen Ausweis. Wollte ich aber nicht in Wort fallen. Natürlich, muss man doch machen. Fallen. Okay. Machst du wie ich. So, ach, jetzt haben wir den anderen wieder weggelassen hier. Nee, Bier ist noch da. Ja, Bier, wo rufst du, Bier, von wo aus rufst du an? Na, wie klinge ich denn? Scheiße. Aus Berlin. Ja. Nee, Berlin stimmt nicht. Nee, Rand Berlin, Speckgürtel. Du alter Speckgürtel, von wo aus rufst du an? Eberswalde. Speckgürtel! Nee, Eberswalde ist ja schon Zonenrandgebiet. Strukturschwach. Mann, Bier, du siehst so total strukturschwach aus. Du musst das für deine Infrastruktur tun. Ja, wieso? Ah, wir müssen uns auf die Wachstumskerne konzentrieren. Wir können jetzt hier nicht Eberswalde noch mitschleppen. Ich muss mal was sagen, eine Freundin hat Eberswalde mal so beschrieben, Berlin ist die Vorstadt von Eberswalde. Ja, das fand ich aber richtig toll. Ja, das fand ich aber auch super. Das Pfeifen im Eberswalde, würde ich mal sagen. Kennst du Eberswalde? Ja, ich war schon mal da. Große Straße, die so einen Berg runter geht, wa? Du bist über den Kranbauberg gefahren. Was bin ich? Du bist über den Kranbauberg gefahren. Genau. Du Kranbau, müsste dir doch noch was sagen. Was? Nee, Wien. Kommen da die Würstchen her? Nee. was verbindet man mit Eberswalde? Würstchen. Ja. Eine Kleinstadt voller Würstchen. Ach, ich kann ja nichts dafür. Ich bin hier praktisch nur ein kleines Würstchen. Ich habe dafür keine Verantwortung, dass es hier so scheiße ist. Gut, na, das Schärfste ist ja, dass die Würstchen ja eigentlich nicht mal aus Eberswalde kommen. Ach so, wo kommen die her? Total aus dem Westen oder ist das irgendwie auch Hongkong-Kinderarbeit? Nein. Werden die da zusammengelötet? Von den armen Kindern? Aus dem Beutel? Gleich. Nee, die kommen aus einem Nachbardorf. Nein. Doch. Nein! Doch! Nein! Doch, aber das Nachbardorf hat dasselbe Vorwort. Ist ja raffiniert. Ja, was? Ja, unglaublich. So. Die haben sich wahrscheinlich gedacht, okay, Britz, so wie das Nachbardorf heißt. Kein Schwein, also. Ey, Jungs, Siggi, sag mal, du hältst dich aber was von raus. Ja, ich halt mich ja existierst groß, du überhaupt? Ich bin traurig, weil Liverpool gewonnen hat. Echt? Liverpool. Das. Oh, aber bei Chelsea, die haben aber auch geheult im Publikum. Ach, redet ihr vom Fußball? Ja. Nein. Na, was denn? Ah. Na klar. Hier, wir müssen alle Schnucki bei Laune halten. Fußball. Jo, Jungs, hört da mal auf, wir müssen Schnucki bei Laune halten. Wer ist ein Schnucki? Na, du. Oh. Mensch, denkst du, Siggi ist Schnucki? Kater ist oder Bier ist Schnucki? Ach. Ja. Nein, die sind nicht Schnucki. Boah, das sind harte Kerle. Fußball ist nicht so mein Thema. Meinst du auch nicht? Wir können ja über Mode sprechen. Kinder, ja, genau. Ja. Wir müssen Schnucki bei Laune halten. Genau. Genau, wir müssen Schnucki bei Laune halten. Nenn mich mal nicht Schnucki, ist ein hässlicher Name. Nee, Schnappi. Schnappi. Schnucki. Das ist, ja, musst du, ey, ich versuche hier so eine persönliche Nähe zum Hörer aufzubauen. Gut, dann spiel doch mal die fröhliche Musik und wir klatschen alle in die Hand. Okay. Alle mit sich. Na, sieht doch, schon fühlt er sich doch gleich. Nee, ich wollte nur mal testen, wie ihr euch anhört. Ach so. Aber so, ihr hört euch so, dass man schnell die Musik wieder lauter macht. Ba. So, ich glaube, ich suche mir mal eine neue Dreiergruppe. Nein, guten Abend. Ja. Ach, weißt du, Tata, wir gönnen den anderen auch mal die Chance, Schnucki. Zu reden. Ich hab mir ja doch ein bisschen mehr von dir erhofft. Von wem? Außer, na, von Schnucki. Wieso denn? Na, dass sie ja mal ein bisschen Pfiff in die Sendung bringen. Das war doch schon mal schön mit dem Clown gefrühstückt und so, das war doch was. Okay, beim nächsten Mal. Das war doch ein Beitrag. Was? Das war ein Beitrag. Ja. Gut, na, ja. Ich bring jetzt mal ein bisschen Pfiff in die Sendung. Reicht doch für heute Abend, oder? Ey, bitte nicht. Vergewaltigt meine Ohren. Hört bitte auf! Hört auf! Das ist hier keine Beschwerdesendung. Dann ruft ihr beim Schüler-Kummer-Telefon an. Oh, ich muss morgen eine Arbeit schreiben. Oh, mein Kind! Oh. Gut, dann mach ich doch schon. Ja, ich bin ja kein Schüler-Kummer-Telefon. Nein, ich bin hier peitschenschwingend auf Seiten der Lehrer. Ja, was? Das heißt, du sagst, ich soll morgen zur Schule. Ja, na logisch. Na klar. Echt, Schwänzen gehen? Na klar. Von Schwänzen hat ja auch keiner gesprochen. Wer Mann, Schule ist praktisch auch Leben. Vom Leben kann man sie auch nicht schwänzen. Was hast du gedacht? Mann, da denkst du, was ich für ein scheiß Leben auch oft habe. Echt? Ach, ja, schwänze ich auch nicht. Also ich meine, leg mich ja meistens ins Bett oder so. Ja, ist ganz schön scheiße, finde ich auch. Schnucki? Ja, Kutti? Ja, jetzt wird der Onkel aber gleich böse. Jetzt spielt er aber gleich wieder japanische Gitarrenterrormusik. Mach mal, Kutti. Darf ich ihn nicht Kutti nennen? Lobse kann ich nicht, oder was? Na klar. Nee, darfst du mich nicht Kutti nennen. Was? Darfst du mich nicht Kutti nennen. Darf ich dich Kutti nennen? So, aber alle, die mich Schnuppi alle, die mich Kutti nennen wollen, stellen sich jetzt mal da hinten in Zweierreihe auf. Okay. Ah, super, japanischer Gitarrenterror ist das Spitze, kommt oder? Kommt richtig rein. Nochmal. So, Kinder, ich suche mir mal eine neue Dreiergruppe, wa? Langweilen wir dich? Tschüssi. Ciao. Ciao. Tschüss, tschüss, tschüss. So, tschüssi, genau. So, können sich mal drei andere hier bewerben. Unter dieser... Ah, wir müssen den halbautomatischen Anrufbeantworter auch hören. Ich rufe die Waldtelefonzentrale an. Drüben an der alten Eiche hängt ein Telefon. Geduldet euch, gleich kommt Hilfe. 0331 für Potsdam, 70 97 110. So, wo ist denn jetzt hier vom halbautomatischen Anrufbeantworter? Bom, bom, bom, bom, bom. Ah, nee, aber der Zusammenschnitt ist fertig, oder? Genau. Den hören wir uns jetzt mal an, oder? Den hören wir uns jetzt mal an. Wenn halbautomatischer Anrufbeantworter, dann 0331 zu Potsdam 731 39 32. Der asoziale Start in die Zukunft. 20. Teil! Hallo, mein Name ist David. Ich bin 32 Jahre alt und habe es noch nicht sehr weit gebracht in meinem Leben. Das ist aber nicht so schlimm, denn immerhin kenne ich Kuttner. Ein feiner Mensch, sage ich euch. Das zeigt sich immer wieder. Neulich erst, als er mich davon überzeugt hat, besser meinen Job bei Karstadt an der Kasse zu schmeißen, um mit ihm gemeinsam einer glücklichen Hartz-IV-Zukunft entgegenzublicken. Was allerdings stilecht von obligatorischen Verhaltensstandards begleitet sein will. Also verabredeten wir uns spontan mit Bernd Göke in einer Kneipe namens Pipapo in Schöneberg, tranken Bier und aßen Oliven, als Jürgen auf einmal anfing zu lispeln, was vermutlich am zugesetzten Eisen-2-Gluconat der Überm-Früchte lag, woran auch die Wahl des neuen Papstes nichts ändern konnte. Im Gegenteil, von ihr übers Radio im Café Wirtschaftswunder in Kenntnis gesetzt, entschieden wir uns prompt, eine erzkonservative katholische Partei zu gründen. Ich hätte auch schon eine Idee für die Namensgebung. Warten. KPDSU. Was soll das heißen? Kommt mal da bekannt vor. Naja, katholische Partei der sakralen Umkehr. Nicht schlecht. Oder wie wär's mit CDU, christlich-diktatorische Union? Oh, nicht schlecht. Ja, die gibt's doch schon, mit dem einzigen Unterschied, dass sie schon ewig erfolglos undercover agieren. Ich würde trotzdem erstmal sagen, Prost. Genau. Prost auf unsere neue Partei. Ein neuer Papst ist wie ein neues Leben. Wir brauchen jetzt natürlich auch schnell möglichst viele Parteimitglieder. Stimmt. Theologen. Theologen? Na Logen, Alter, was denkst du denn für eine ordentliche Parteibasis? Jetzt irgendwie so Messdiener oder was? Richtig Theologen. Genau. Richtig die praktisch wissen, was bei Jesaja 13,5 steht. Aus dem Koppe. Ja, aber wo willst du die auf die Schnelle auftreiben? Zumal hier im atheistischen Kreuzberg. Ach so. Ja, wahrscheinlich hätten wir bessere Chancen da im bayerischen Viertel, so bayerischer Platzdecke, da gibt's ja auch gute Kneipen. Ja, aber die Bayern sind ja so ohne Theologen, die sitzen mit Kieke Oktoberfest an. Ach so. Stimmt. Was macht man da? Kennst du nicht vielleicht einen Theologen? Was, ich? Irgendeinen halbwegs einen Theologen. Woher der, denn? Der quasi Eucharistie aussprechen kann. Eucharistie, das kann ich aussprechen. Was, ehrlich? Ja, Eucharistie. Tatsächlich? Ja, aber den spezifischen, gewissermaßen, was bei der Eucharistie... Eucharistie. Eben gewissermaßen diesen Moment von Realpräsenz ist. Verstehst du, darum geht's? Aber ja. Was den Aspekt der Realpräsenz bei der Eucharistie meint. Ja, bei Eucharistie meint die Lokalpräsenz natürlich... Lokalpräsenz. Wie denkst du wieder ans Laufen? Ja, nee. Natürlich. Denkst, ey, Mann, hier, Dings, den schönen Messwein, Hucke voll, noch ein Liter. Messwein gibt's bei uns nicht, ich bin Freikirchler. Was, du bist Freikirchler? So sieht das nämlich einfach mal aus. Diese Freikirchen sind doch diese Kirchen, die noch freier sind als die evangelischen Kirchen noch und... freier als die evangelischen Landeskirchen, die viel freier sind als die katholischen. So sieht's aus. Man kann sogar so weit gehen und behaupten, man kann als Freikirchler machen, was man will. Ach, und der ist aber freikirchlich, heißt, da kann man praktisch machen, was man will. Man muss nur sagen, dass man an Gott glaubt und nicht mal das muss man sagen? Nö. Ja, aber ein Theologe ist doch jetzt, ist das sein Job, über den lieben Gott zu reden. Aber wenn du nicht machen musst, ich find's geil. Will man aus dem Munde eines Theologen den Satz, ich find es geil hören? Sperrt ist doch überhaupt kein Theologe. Ja, ich wollte einfach nur Teil einer Kirchenbewegung sein. Ja, aber warum muss man da, also welchen, warum sollte ich dann zum Beispiel eine Frei... Also ich meine, wenn, dann würde ich mich aber eher für die katholische Kirche entscheiden. Warum eigentlich? Weil da klare Ansagen gibt. Und taufen lassen zum Beispiel? Wenn, dann katholisch. Echt? Natürlich, da ist da mehr los. Kreuzzugreisen, Kirchenschifffahrten. Weihrauch und schöne Kostüme. Teure Kostüme vor allem auch. ich bin vielleicht ein Atheist, aber nichtsdestotrotz so monetär orientiert. Als Freikirchler muss mir das aber egal sein, was dir da irgendwie behagt oder nicht. Aber andererseits sollte man doch irgendwie als aufrechter Christ dann doch einen gewissen missionarischen Grundeifer erstmal haben, oder? Und sagen, ja, den kriegen wir doch auch noch. So denn bitte. Vielleicht wäre ich ja auch zu bekehren. Ja, aber ich denke zum Katholizismus, wenn überhaupt. So sieht es aus. Der asoziale Staat in die Zukunft. Nächste Woche, nächster Teil. Ich will den Kapitalismus lieben, weil so viel für ihn spricht. Ich will den Kapitalismus lieben, aber ich schaffe es einfach nicht. Dabei verdanken wir ihm eine Menge. Wo wäre unser Wohlstand ohne ihn? Er ist das Element, das uns verbindet. Er ist der Strang, an dem wir alle ziehen. Er holt aus jedem von uns das Beste. Hoch lebe die Konkurrenz. Wo gestern noch Trabis tanken, fährt man heute BMW und Benz. Ich will den Kapitalismus lieben, weil so viel für ihn spricht. Ich will den Kapitalismus lieben, aber ich schaff es einfach nicht. Doch was ich bin, das bin ich durch ihn. Ich habe ihn verinnerlicht, na klar. Der Kampf ums Dasein hält mich in Bewegung, sonst wär ich faul. Na ist doch klar. Es ist so oft die Rede von sozialer Kälte, aber die gab's beim Neandertaler schon. Jetzt haben wir wenigstens eine Heizung und warmes Wasser. Telefon. Ich will den Kapitalismus lieben, weil so viel für ihn spricht. Ich will den Kapitalismus lieben, aber ich schaff es einfach nicht. Das liegt wahrscheinlich an den Scheißverlierern, die sich immer auf die anderen verlassen, die ihr Leben nicht geregelt kriegen und mir ein schlechtes Gewissen verpassen. Das liegt an dieser christlichen Erziehung, an dieser komischen Schwäche für die Schwachen. Als ob das die besseren Menschen wären, da kann ich ja nur lachen. Ich will den Kapitalismus lieben, denn er liebt mich ja auch. Er hat mir so viel gegeben, ich habe alles, was ich brauch. Obwohl ich ihn so hasste und ich habe ihn scharf kritisiert. Aber er hat ein großes Herz, er hat mich voll integriert. Ich will den Kapitalismus lieben und ich hoffe, dass er es hört. Ich will den Kapitalismus lieben mit allem, was dazu gehört. Ich will den Kapitalismus lieben, ich will und kann es nicht. Und das wird so weitergehen, bis einer von uns zusammenbricht. Ich will den Kapitalismus lieben, weil so viel für ihn spricht. Ich will den Kapitalismus lieben, aber ich schaff es einfach nicht. That is the sound created by Fritz. Am Morgen, am Abend, bei Tag und in der Nacht. Habt ihr ein Telefon hier? Sprechfunk? Postkutsche. Mit Captain Kirk Kuppmann. Und sprich bitte ins Mikrofon. Telefonzentrale an. Drüben an der alten Eiche hängt ein Telefon. Geduldet euch nur. Gleich kommt Hilfe. 0901 für Potsdam 70 97 110. So Kinder, hier ist euer gute Laune Radio. Wenn halbautomatischer Anrufbeantworter, dann 0331 für Potsdam 731 39, 32. Hallo? Hier ist der Toni. Toni! Mama mia! Echt, der Toni? Der fette Toni mit der Narbe. Das ist der Toni mit der Narbe. Der Toni? Bei mir musst du aufessen. Was? Hallo? Hallo? Hans und Hans aus unserer Straße, beide sind noch jung an Jahren, können Judo, können schwimmen, können schießen, Auto fahren. Und das Auto, das sie fahren, ist das schnellste weit und breit. Wenn wir Kinder Sorgen haben, jetzt können sie uns jederzeit. Toni 17, bitte kommen! Guten Abend. Hier spricht der Pfiffikus, damit ein bisschen Pfiff in die Sendung kommt. Oh, das fängt ja schon mal gut an. Mensch, Pfiffikus. Ja, Mensch. Wer ist denn hier? Wie bitte? Ja, hi, Kuttner. Ja, genau, da sind da jetzt zwei in der Leitung. Ja, aber Holla, wir machen richtig. Ich bin nur einer. Ja, aber da ist noch einer. Ja, wir zusammen machen Pfiff. Also ich weiß noch nicht, zwei bin oder einer. Na, ja, du bist einer. Oder er ist schizophren. Na, selbst wenn er schizophren ist, ist er einer der Glück, dass er zwei sei. Naja. Ja, und wenn er wirklich nicht zwei auf einmal. Hä? Wie schwer bist du ungefähr? Ich meine, man könnte auch sagen, bei der Körpermasse von, weiß ich nicht, 120 Kilo könnte man schon sagen, zwei Personen, wa? Jetzt verliert euch ja nicht in quantenphysikalische Spekulationen. Ja, dafür ist der Physikus bekannt, aber wir können das auch gerne abstellen. Und liegen immer noch Welten zwischen String-Tanga und String-Theorie. String-Theorie! Jetzt hör auf mit blöden Misshören, Pointen heischende Missverstehen. Was mach ich aber gerne? Ja, glaub ich dir. Das ist aber das Schrecklichste, was man machen kann. Wenn dann richtig Wort spielen. Sag mal, die Sendung kommt heute aber auch nicht mehr so richtig auf den Boden. Aber guck mal, warte mal. Ja. Wortspiele und France geil mit Galle? Ist ein Wortspiel. Ja, das ist aber übel, oder? Nee, das war ja nur eine Eselsbrücke. Ach nee. Natürlich, eine Brücke für eine Anruferbrücke. Nein, das ist gleich. Was heißt nein? Nein, heißt, es ist genauso ein Wortspiel wie vier Haareszeiten für einen Friseur. Wie was? Vier Haareszeiten? Ja. Stimmt, so heißen die Läden in Kreuzberg überall immer, oder? Ja, Event, das ist genau das gleiche. Ja, Event. Event, genau. Genau, Event. Event. So sieht das aus. Und frühs, ja. Und frühs. Gut. Kinder, Mann, ihr sprecht mir aber, oh, da wird mir gleich ans Mulmig, wenn ihr so redet. Naja, weil ihr so schreckliche Sachen sagt, wie vier Haareszeiten. Ja, das haben wir nicht gesagt, sondern das hat er gesagt. Stimmt. Ich hab dir gerade den Namen nicht mitgekriegt. Meiner? Ja, weil ich gerade. Ja, wessen wohl sonst? Ja, kann ja auch sein, dass du irgendwie den Namen gewechselt hast in den letzten Dicke. Zwei Minuten. Natürlich. Nein. In Deutschland ist mittlerweile alles möglich. Stimmt. Ja. Heuschrecken! Genau. Heuschreckenalarm! Aktuelles Thema. Nee, Pfiffikus spricht hier. Ah, der Pfiffikus, das Mathe-Genie. Oh, da wären wir wieder bei den Quantentheorien. Mein Gespräch lahmt gerade, ich leg glaube ich auf. Macht das gut, ne? Ja. Echt? Warum lahmt denn das jetzt? Kuttner, lass uns doch alleine. Aber wieso lahmt denn das jetzt? Halt! Nimm schnell den Plattenumschlag zur Hand. Seite 2. Ach, weg ist er. Dort steht ein Liedtext. Na, habt ihr? Nein. So, nee. Nicht wirklich. Jetzt, Kuttner, wie geht's denn so? Ah ja. Bei ihm ging's mir noch gut. Bisschen, so, wir müssen aber den Band vom halbautomatischen Anruf. Hallo, wer ist denn da? Ja, er ist der Axel, hallo. Mensch, Axel! Tag, Axel. Spiel doch die France Gall endlich mal aus, hör mal. Ja, echt? Ja, toll. Endlich mal nicht immer dazwischen reden, Kinder. Das ist doch richtig toll. Oder wie ist es, die roten Gitarren mit Es brennt der Wald oder so? Nein, die habe ich jetzt nicht hier. Oh, Skandale grande. Aber ich kann vielleicht auch nochmal Freigang spielen. Skandale grande. Freigang wäre, glaube ich, auch nochmal super. Naja, das ist auch was wert. Wieso? Aber wieder ein Sprichwort hier. So. Dann sag mal, aber jetzt... Ach, ich glaube, ich bin jetzt so... Puh, der Druck ist weg, seitdem der Theologe angerufen hat. So. Ja. Hast du dich verausgabt mit dem Theologen? Nee, also übergefreut. Ja, der war ja auch nicht schlecht, der Kollege. Der war spitze, oder? Ja, der war gut drauf. Ah, Mensch, da möchte man doch gleich an Gott glauben. Wenn es so eine Theologen gibt. Das vielleicht gerade nicht, aber. Wieso denn nicht? Ein bisschen an Gott glauben ist ja ohne so schlimm. Der richtige Gesprächspartner. Also, ja. So, zuvor. So, was machen wir denn? Zuvor, Mensch, vielleicht, dass mal wieder eine Frau anruft, wäre auch toll, wa? Ja, da kann ich dir nicht helfen. Kennt ihr überhaupt gar keine Frauen? Nee, das ist eine falsche Frage. Wir kennen nur Zahlen. Was macht ihr eigentlich beruflich? Das ist immer ein dankbares Thema. Weil darüber definiert sich ja der Mensch. Und wenn er arbeitslos ist, dann ist er auch praktisch wie wertlos. Das zeigt dir nicht, die Geschichte hatten wir schon 13 Mal. Echt? Sag doch mal. Klar. Der Pfiffikus ist das Mathe-Genie. Ja, schon mal nicht schlecht, ja. Na, aber wer statt Genie Jenny sagt? Genie ist übertrieben, Kinder, du bleibst auf. Das ist doch wie Chicago und Chicago. Genau. Aber was denn richtig? Kannst du drehen und die Ami ist und da wirst du irgendwie 15 Leute fragen und nee, stimmt nicht. Nee. Das ist ja eindeutig. Naja, ich weiß nicht. Keine Ahnung. Chicago oder Chivago? Chivago ist wieder anders, oder? Ah, Chivago. Ja. Ha! Chivago, boah. Sagen wir mal. Fällt mir dazu im Hinterkopf ein. Mann, ich hab jetzt keine, wir beenden jetzt die Sendung, ich hab keine Lust mehr. Gut. Ja. Irgendwie bin ich hier im falschen recht. Film. Ist euer auch live langweilig geworden. Bei mir ungefähr 10 Minuten. Was ist hier langweilig geworden? Sag mal, woran liegt es? Liegt es vielleicht am Anrufer? Liegt es vielleicht an dir? Meint ihr, das sind. Also jetzt mal ganz im Ernst. Mit der Musik kannst du doch niemanden begeistern. Na, da wäre ich aber vorsichtig. Ja, da wäre ich aber mal ganz vorsichtig. Da bin ich aber mal vorsichtig. Na, da solltest du aber mal vorsichtig sein. Da sollten wir uns vorsichtig jetzt mal rantasten. Da solltet ihr mal ganz vorsichtig sein. So, lass mal so, vorsichtig kommen. Was machen wir denn jetzt mal? Was macht denn jetzt mal? Ich hab keinen Bock mehr. Ich werde auch nicht mehr deine Sendung hören, Kuttner. Ja, ich höre die ohne mehr. Dreh doch mal die CD um, irgendwie ist der Wurm drin. Ich höre die ohne mehr. Ja. Die nervt ja total. Doch, France geil, ne? Das ist so schlecht nicht. So, na, vielleicht sollten wir das mal ganz hören, oder? Ja, sag ich doch. Na, sag ich doch. Sag ich doch, Mann. Da sag ich doch, aber wir müssen oder das Band vom halbautomatischen. Du musst ein neues Konzept auffahren. Warum? Ach, neues Konzept ist doch Blödsinn. Das ist so schlecht, ne? Sag mal, hier so ich AG-mäßig oder was? Was meinst du, ja? Ach, der feine Herr Fallmanager. Der Fallmanager ruft an, oder wie? Der was Manager? Der Fallmanager! Nee, der Pfiffikus. Nein, Fallmanager sind praktisch die Trantüten, die früher vom Arbeitsamt. Die heißen jetzt Fallmanager. Ach so? Ja. Die retten doch das. Nach dem Hochmut kommt der Fallmanager. Erst der Fall oder erst der Manager? Naja, wenn du mit Manager hast, fällst du immer, ich weiß, aber. Was brummt denn dann? Brumm! Ja. Na, Icke! Ach so, warum das? Hört man denn nicht, dass ich brumme? Ja, doch, und wie? Ich frage mich gerade, ob du irgendwo ein Problem hast. Ja, vielleicht sollte ich stärker mehr gesellschaftskritische Musik spielen oder sollte mir andere Anrufer suchen, oder? Weiteres passt besser. Ja. Immer weiter deinem Glück hinterher. Genau, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha. Gut, na, ich wünsche dir viel. Mein Freund Johnny war ein feiner Knabe, er war ein Tremp und hatte kein Zuhaus und in Rostock liegt er längst begraben. Und aus seinen Knochen wachsen Blumen raus. Ich habe jetzt einen Pfeifen im Ohr, kann das sein? Da fällt jemand auf dem letzten Loch. Das ist der Kollege Tinnitus. Ach so, so Kinder, ich sag schon mal Tschüssikowski, tschö mit Ö und Schaui. Ja, Schaui, Baui, Tschüssi. Tschüssi. Ja. So, sag mal, seid ihr auch so demotivierend? Spreche ich mit Radio Fritz? Ja. Wo hast du angerufen? Wunderbar. Hier meldet sich ein Theologe, falls ich weiter verbunden werden darf. Ja, Sie müssen ja nicht weiter, Sie sind schon direkt on air. Sie sind praktisch im... Ich bin Hobby-Theologe und mein lieber Freund, du bist doch Philosoph. Und du weißt doch ganz genau... Ich bin aber kein Hobby-Philosoph. Nee, du bist ja Professioneller. Wunderbar. Dann weißt du, dass die ganze Chose bei Platon angefangen hat mit der schönen Offenbarungstheologie. Darauf wuchs dann, später dann, das Christentum so dann, und Marx brachte es auch noch zur Perfektion. Na, das ging in die Hose schon, und nun machst du so fröhlich weiter in Sozialismus. Heiter, heiter, sag etwas dazu, mein Freund. Äußere dich. Ja, dazu ist doch nichts zu sagen. Das war doch eine in sich geschlossene Argumentation. Fugenlos, man kommt nicht dazwischen. Hut ab! Dankeschön, es freut mich sehr. Und nun noch eines freut mich. Nee, nicht freut mich. Also der reimende Gottesbeweis. Wie bitte? Ach, Gottesbeweis, pass mal auf, ich bin auf deiner Seite. Ich nehme nur jetzt mal die andere Seite ein. Noch eine Frage habe ich an den Atheisten. Warum kommt ihr ohne Theo nicht aus in eurem Worte? Logo! Logo ist das nicht! Logo ist das nicht! Logos! Logos ist! Wie bist du, mein Gott? Sprich! Mensch! Du, dir geht die Sprache aus, meine du, Lieber! Du klingst so! Sprich weiter, fröhlich du, und so weiter! Du klingst! Du klingst so mephistophelisch! Das will ich auch! Ich bin der wahre Adel! Ja! Und vertrete nur die andere Seite! Aber du siehst so fiolisch giftgrün aus. Nein, das unterstellst du mir, verweigerst die Antwort mir, mein Lieber, möchte hören nun, sprich nicht in DDR-isch, waber, waber. Weißt du eines, du hast gelernt an einer Ostuniversität und hast eines nicht gelernt in deinem Leben, Herrschaftswissen. Das ist's, was die Welt zusammenhält. Du warst an einer Klitzschule. Bist mein großer Held. Entgegne mir, nun frisch und heiter, so wie es deine Profession verlangt. Jede Antwort verbietet sich hier an dieser Stelle. Oh, du bist schwach, mein Lieber. Äußerst schwach. Du wirst doch immer schwächer. Toni bist du und nicht weiter. Toni 17, bitte kommen. Tonis mögen, lasst sie verhungern. Was ich jetzt von dir höre, das ist äußerst schwach, mein Lieber. Vertrete deine Sach. Mach gut. Fröhlich und geheiter. Du bist äußerst schwach, mein Freund. Meine Sach ist auf nichts gebaut. Gut, dann wirst du auch zergehen wie ein Unkraut. Wir, die Theologen, wissen, wie es weitergeht. Uns wird nichts passieren. Wir lassen uns nicht pressieren. Mag da kommen, was da mag. Ob die Sache heißt Sozialismus, Kapitalismus, Imperialismus oder Weltkrieg. In allen Situationen werden wir weiter bestehen. Ich danke dir für deinen Anruf. Bitte, du hast aber äußerst schwach, mein lieber Artist. Und ich sag dir noch eins, das liegt an deiner Klitzschulausbildung in der Deutschen Demokratischen Republik. Mehr als ein Zoni bist du nicht. Was der Marxismus für die Gesellschaft, ist die Psychoanalyse für das Individuum. Theorie der Entwicklung mit Sündenfall. Abspaltung der Neurose. Befreiung des Unbewussten durch Therapie und eine äußerst starke Verdachtsabteilung. Demaskierung von Verdrängung, Traumatisierung, Neurose, Blockierung, Komplex, Bürgertum, Proletariat und Aristokratie. Ich und über ich. Jede Theorie und jede Meinung konnte von Fuß und einer idealen Verdrängung oder als Maskierung des Wunsches, mit der alten Großmutter zu schlafen, demaskiert werden. Der Psychodiskurs teilte sich in den Diskurs der Selbsterfahrung und den Diskurs der Verdächtigung der anderen. Dass er sich selbst nicht durchschaut und eine Macke hat, darauf reagiert man mit Abwehr, weil man sich nicht ernst genommen und als verantwortliche Person behandelt fühlt. Aber damit bestätigt man wieder den Verdacht, alles zu verdrängen. Die Psychoanalyse hatte also noch ein anderes Erfolgsrezept am Markt als der Marxismus. Na, Kinder? Wieder was ihr lernt, oder? Wenn Fritz in Steglitz und Wilmersdorf, dann 102,6. Fritz Info. 0:30 Uhr, das Wetter. Die Nacht wird regnerisch bei Tiefstwerten zwischen 12 und 8 Grad. Am Morgen erwarten uns mal mehr, mal weniger Wolken. Am Nachmittag gibt's Schauer. Die Temperaturen steigen auf 18 bis 21 Grad. Jetzt Meldung mit Gerald Kötter-Heinrich. Bei der Berliner CDU steht wieder ein Führungswechsel bevor. Der Landesvorsitzende Zeller verzichtet auf eine erneute Kandidatur beim Parteitag am 28. Mai. Er gab dafür vor allem private Gründe an. Der Parteichef war in den vergangenen Monaten besonders im Zusammenhang mit dem Gedenken zum 8. Mai unter Druck geraten. Bundeskanzler Schröder ist in der Türkei eingetroffen. Zum Auftakt seines zweitägigen Besuches sagte er, er habe keinen Zweifel daran, dass der Reformprozess weitergehe. Bei den Gesprächen mit Regierungschef Erdogan steht der geplante EU-Beitritt des Landes im Mittelpunkt. Die Verhandlungen über eine Aufnahme der Türkei sollen im Oktober beginnen. Im Irak ist die neue Regierung vereidigt worden. Als erster legte Ministerpräsident Jafari im Parlament seinen Amtseid ab. Die meisten Ministerposten werden von schiitischen Moslems besetzt. Auch die Kurden sind stark vertreten. Entgegen den Erwartungen ist das Kabinett noch nicht vollständig. Einige Schlüsselressorts wie Verteidigung und Ölwirtschaft blieben noch offen. Die deutsche Eishockey-Nationalmannschaft hat bei der Weltmeisterschaft in Wien auch ihr zweites Vorrundenspiel verloren. Nach dem 0:2 gegen Tschechien muss die deutsche Auswahl am Donnerstag gegen die Schweiz gewinnen, um den Gang in die Abstiegsrunde zu vermeiden. Und in der Fußball-Champions League hat der FC Liverpool das Halbfinalrückspiel gegen Chelsea London 1:0 gewonnen. Liverpool hat damit das Finale erreicht. Der Verkehr, Fritz, keine aktuellen Meldungen. Gute Fahrt. Fritz Hip Hop Open Air. Busta Rhymes kommt auch. Jetzt sind neben Nelly und Snoop Dogg auch noch Fat Joe und Terror Squad, Jada Kiss und Busta Rhymes dabei. Das Fritz Hip Hop Open Air. Sonntag, 12. Juni. In der Wuhlheide Berlin. Mehr Infos fritz.de. Und im Radio. Preis der Musik. Fritz. Wenn halbautomatischer Anrufbeantworter, dann 0331 für Potsdam 731 39 32. Fatal ist nicht real. Angst vor Liebe, Angst vor Regen. Schmeiß sie weg und scheißegal. Wir müssen aus dem Zentrum, weg von der Mitte, weg vom Geheuchelten. Sei bereit. Schöne, aber deutliche Bilder. Rock und Leben gegen Mittelmäßigkeit. Wann hören wir endlich auf zu zittern? Packen uns tausend Bücher und den Wahnsinn studieren, was Krieg bedeutet und all die Fragen verstehst du nicht, geht dich nichts an, es geht um alles. Der Trommel war heut, die Schlampen der Erde verlieren endlich die Geduld. Chaos wollt ihr, Chaos kriegt ihr, das Schiff geht unter und du hast die Schuld. Du weißt, das war schon damals, bei den Kreuzern auch, und bei den Hackhäusern war das auch schon so grau. Weg von der Mitte, wir müssen weg von der Mitte, wir müssen weg von der Mitte, wir müssen weg. Wenn halbautomatischer Anrufbeantworter, dann 0331 für Potsdam, 731 39 32. Hallo, hier ist der Thomas. Ich würde auch was dazu sagen. Ist das jetzt live oder was? Nee, läuft doch was. Muss ich jetzt dranbleiben? Das ist mir zu teuer, Junge. Des halbautomatischen Anruf. Ja, in der Sendung vom 19. April 05, da hat ein Hörer gesagt, dass da, ich weiß nicht mehr genau wer, im Vatikan da nun endlich eingesehen hat, dass unsere Erde eine Kugel ist. Was für eine Sensation. Der das gesagt hat, der hinkt ungefähr 2500 Jahre hinter der Aussage, die von Pythagoras stammt, der ja vor rund 2500 Jahren lebte. Der hat schon damals den Beweis erbracht, dass unsere Erde eine Kugel ist, und zwar auf eine so geniale und trotzdem leicht verständliche Art und Weise. Der hat einfach darauf hingewiesen, dass bei jeder und wirklich bei jeder Mondfinsternis, der von der Sonne auf den Mond rauf projizierte Erdschatten immer eine Kreisfläche ist. Und da bekanntermaßen die Kugel, der das einzige geometrische Gebilde ist, dessen Schatten immer eine Kreisfläche ist, egal von welcher Seite die Kugel angestrahlt wird, hat also dieser Pythagoras schon vor rund 2500 Jahren bewiesen, dass die Erde eine Kugel ist. Wenn jetzt heute irgendeiner im Vatikan das endlich einsieht, dann hängt er also buchstäblich 2500 Jahre hinter der Erkenntnis des Pythagoras hinterher. Das ist also Anachronismus, ist schon gar kein Ausdruck. Ich war der Meinung, im Interesse der Republik nichts mehr zu verlangen. Ich dachte damals mit Recht, wenn der Papst nicht vorhanden wäre, so müsste man einen für diese Gelegenheit ernennen. Ebenso wie die römischen Konsuln in schwierigen Lagen einen Diktator ersandten. Ja, hallo Kuttner, hier ist Maria. Ich wollte mich recht herzlich bedanken für das Lied. Danke, dass du heute gespielt hast, und nochmal für Emma die Telefonnummer durchsagen. Hat ein Mann, der auf einen Baum steigt, ohne dass er ein Holzbein hat, selbst verdient, ein Pinguin auf Eis zu sehen. Kurz zur Geschichte. Wer nicht von 3000 Jahren sich weiß, Rechenschaft zu geben, bleibt im Dunkeln unerfahren, mag von Tag zu Tage leben. Das sagte Goethe. Wiederhören. Am Morgen, am Abend, bei Tag und in der Nacht, habt ihr ein Telefon hier? Sprich von der Postkutsche. Mit Kippen, Kuttner. Und sprich mit dem Mikrofoner. Theologen dieser Welt, vereinigt euch. Hoppala Pop! Versuchen wir es später noch einmal. Ihr gewünschter Gesprächspartner ist zurzeit nicht erreichbar. Wenn jetzt wirklich da die Katholiken nun endlich das kopernikanische Weltbild anerkennen, dann müssten sie doch zunächst mal sich in aller Form entschuldigen, dass sie seinerzeit Giordano Bruno verbrannt haben. Er wurde im Jahre 60 1400 verbrannt, weil er das furchtbare Verbrechen beging, das kopernikanische Weltbild zu propagieren. Но сегодня опять как вчера Обложили меня, обложили Гонят весело на номера И заели, хлопочут двустволки Там охотники прячутся в тень На снегу кувыркаются волки Превратившись в живую мишень Идет охота на волков Идет охота на серых хищников, матерых и щенков. Кричат загонщики и лают циперботы. Кровь на снегу и пятна красные флажков. И на равных играют с волками егеря. Но не дрогнет рука, оградит нам свободу флажками. Бьют уверенно наверняка. Видно в детстве слепые щенки Мы волчата сосали волчицу И всосали нельзя за флажки И вот охота на волков идет охота На серых хищников, матерых и щенков Кричат загонщики и лают псы торботы Кровь на снегу и пятна красные флажков Наши ноги и челюсти выстры. Почему же ваш шаг дает ответ? Мы затравленно мчимся на выстрел и не пробуем через запрет. Волк не может, не должен, иначе вот кончается время мое. Дом, которому я предназначен, улыбнулся и поднял ружье. Идет охота на волков, идет охота На серых хищников, матерых и щенков Кричат загонщики, и лают псы торботы Кровь на снегу и пятна красные флажков Я из повиновения вышел За флажки, жажда жизни сильней Только сзади я радостно слышал Удивленные крики людей Рвучи силу из всех сухожилий Но сегодня не так, как вчера Обложили меня, обложили Но остались ни с чем егеря Идет охота на волков, идет охота На серых хищников, матерых и щенков Кричат загонщики и лают псы на работе. Кровь на снегу и пятна красные флажком. Американский фет продуцирует Владимир Высоцкий. Yes, that is the sound created by Fritz. Am Morgen, am Abend, bei Tag und in der Nacht. Habt ihr ein Telefon hier? Sprechfunk? Postkutsche. Ja. Mit Captain Kirk Kuttner. Und sprich bitte ins Mikrofon. So Kinder, Phyllis-Hyde ist nicht mehr. Das heißt für mich aber, heißt es ja praktisch der Feierabend. Naht, naht. Ihr naht euch wieder, schwankende Feierabend. Erlösung. Naja, aber man kann ja trotzdem immer noch hier ein bisschen anrufen. Entweder hier. Wenn halbautomatischer Anrufbeantworter, dann 0331 zu Potsdam 731 3932. Oder eben hier. Warte, ich rufe die Waldtelefonzentrale an. Drüben an der alten Eiche hängt ein Telefon. Geduldet euch, gleich kommt Hilfe. 0331 für Potsdam 70 97 110. Und dann wollen wir mal versuchen, da so ein paar Sachen zusammenzutragen. Ich weiß jetzt auch nicht was. Hallo? Was würdest du denn... Ach Mensch. Was würdest du denn jetzt noch zur verbleibenden Sendung beitragen wollen? Hallo? Hallo? Ja, Beitrag. Ja, du müsstest jetzt einen Beitrag leisten. Worüber? Naja, weil wir jetzt haben nur noch eine Viertelstunde. Ja, weiß ich auch nicht. Ja, was? Such dir was aus. Irgendwie einen Beitrag. Über Litauen. Was? Über Litauen was. Über Litauen, genau, man wird über Litauen. So sieht's aus. Genau. Bist du Litte? Ja. Ah, die heißen doch nicht Litte, die heißen Litauer. Die Letten heißen Letten, aber Litten heißen Litauer, oder? Genau. Genau. Bist du Litauer? Ja. Kannst du Litauisch sprechen? Nicht mehr. Aber Russisch? Nee. Oh, nicht? Ich bin mit 7 hergekommen. Ach so, oh, scheiße, oder? Ja, ja. Ist doch aber, wäre doch toll, wenn man jetzt noch Litauisch, wenn du jetzt noch schön Litauisch ein Abendlied singen könntest. Nee. Kannst du nicht irgendein litauisches Kinderlied? Nicht wirklich mehr. Oh, schade. Aber einen Beitrag wolltest du ja leisten. Ja. Wir müssen uns beeilen, weil hier die rufen alle an, die wollen alle einen Beitrag leisten. Aber wo soll ich anfangen? Na, weiß ich auch nicht. Sag doch mal, was der Entscheidende zu Litauen. Was ist denn der Unterschied? Ja, aber das sagt ja jeder von zu Hause. Aber sag mal den Unterschied von Litauen zum Rest der Welt. Ja. Aber spezifisch Litauisch. Das Essen schmeckt sehr, sehr besser als sonst woanders. Wenn man zum Chinesen geht. Au. Also, ja, super. Litauen hat die besten Chinesen in der Welt. Nein, Quatsch. Nein, bist du sicher? Nein. Wobei, das beste chinesische Essen habe ich in Indien gegessen. Da bin ich ja Bombe gefahren und zum Chinesen gegangen und das war 1A. Ja? Ja. Nee. Nee? Also doch? Ich war hier in Deutschland bei Litauen und es schmeckt gut. Ach echt? Ja. Gibt's hier tolle litauische Restaurants? Ja. Was isst man denn in Litauen am allerliebsten? Oder was ist denn so toll, so richtig... So wie Eisbein oder Schnitzel, so. Nee, die essen da sowas wie Kartoffelpuffer oder so. Kartoffelpuffer? Ja, mit Gulasch. Echt? Ja. Kartoffelpuffer mit Gulasch? Ja. Das klingt mir ja total abgedreht litauisch. Ja, ist. Wo ist denn hier ein ordentliches litauisches Restaurant? Das nächste ist in... Ja, das nächste von wo? Von wo rufst du an? In Spandau, wo der Baum umgefallen ist? Nee, in Karlshorst. Karlshorst? Ja. Ach Mensch, da war doch die Russenkaserne. Genau. Ja, aber war ja nicht direkt eine litauische Kaserne. Nee. Eher eine russische. Ja. Naja, damals eine sowjetische. Genau so. Da war vielleicht auch der eine oder andere Litte dabei. Kann sein. Kick ihn an. Und wurde von den Deutschen immer für einen Russen gehalten. Und was den Litauer natürlich total gekränkt haben muss. Nee, ich glaube, die Litauer fanden es... Litauer sind ja so russisch, wie Ungarn russisch sind, oder? Ich glaub, ja. Schwieriger Vergleich, aber ein bisschen über Bande gespielt, aber schon PC. Wie? Ja, aber nee, wo ist ein tolles litauisches Restaurant? In Polen. In Polen? Ja, weil in Deutschland... Ach so, man müsste nach Polen... Ich glaube ich nur in Hamburg, wo ich... Stimmt, wenn man schön litauisch essen gehen will, sollte nach Polen fahren. Genau. Genau. Ey, das ist doch hier gastronomische Globalisierung, was du betreibst. Genau. Du Heuschrecke, ich danke dir für den Anruf. Tschüss. Ciao. So, Mensch, du wolltest jetzt auch noch einen Beitrag leisten. Naja, also sagen wir es mal so, ich habe ein Problem. Ja, warte mal, hier ist noch einer. Hallo, wer bist denn du? Hallo? Ja, du bist ja hallo? Ja. So, ihr seid jetzt zwei und jeder von euch darf einen Beitrag leisten. Was hast du für ein Problem, Problema? Ja, also... Mach Tempo. Ja, mein Problem ist, du kennst doch vielleicht den Schornstein Heinersdorf. Weiter. Ich bin da Ruf, weil ich Bergsteiger bin, als Sport... Weiter, was ist jetzt ein Problem? Problem. Naja, ich bin da hoch, rein, wieder hoch, guck runter, die Bullen, DGS, Polizei, ja. Feuerwehr und so weiter. Ja, super. Genial, wa? Ja, und, weiter? Und ich kann da vielleicht jetzt, wenn Fahrt auf Fahrt kommt, worst case, 2,5 zahlen. Naja, denn jeder lieber im Knast sitzt die Zeit ab, ist so eine interessante Lebenserfahrung, die man hat. Ist doch besser, spart man das Geld. Naja, ich hab mir das nur überlegt, naja. Ja, mach mal. Ja, was denn? Naja, vielleicht könntest du ja in der Zeit, in der du theoretisch im Knast sitzen würdest, was ja auch nicht so charming ist. Naja, interessant ist es erstmal. Hast du schon mal im Knast gesessen? Nee. Ich auch nicht. Aber man hört ja die tollsten Geschichten darüber. Ja, aber der T5 ist, will nicht zur Bundeswehr und der... Will auch nicht so richtig im Knast drin, ist das? Naja, aber Knast ist doch viel passiver als Bundeswehr. Ja, nee. Oder? Die Knackis werden doch nicht nach Kabul geschickt. Ja, trotzdem, ich spiele da mit Lehrer zu werden und da ist es ja doch nicht so toll. Na wieso denn? Du musst doch irgendwie deinen Kindern von ihrer Zukunft erzählen können. Nee, danke. Nee? Naja, dann musst du die 2500 bezahlen. Ja, ist doch irgendwie scheiße. Scheiße. Naja, aber andererseits, das muss doch bestraft werden. Denkst du, ich würde meine Kinder in eine Schule schicken, wo der Lehrer ein Schornsteinkletterer ist? Warte doch mal. Der bringt ja denen nur Scheiße bei. Nein. Natürlich. Nein, das stimmt überhaupt nicht. Na klar. Nein, ich bringe überhaupt nicht Scheiße bei, weil meine Erziehung war nicht so toll und aus dem Grund lerne ich jetzt daraus. Ja, weißt du? Naja, aber auch, ich meine, 2500 Euro zu bezahlen, ist doch irgendwie, das ist doch ein totaler Lerneffekt, der da im Nachhinein einsetzt, ja, oder? Ja, aber ein richtiger Lerneffekt, ein Lerneffekt. Ja, ist doch super, genau. Es gibt irgendwie kein anderes Lernen als praktisch Lernen. Diese ja, ganze Theorie ist für den Arsch. Verstehst du, aber 2500 Euro, das ist Praxis. Ja, da kann man sich ja nur die Finger nachlecken. Der Punkt ist aber... Das ist, man, dafür machen andere Selbsterfahrungskurse. Ist doch kacke, Selbsterfahrung. Ja, ich weiß, für 2500, ja. Wenn ich das in der Nacht gemacht hätte, hätte ja, das kein Schwein interessiert. Ja, dann hättest du es mal in der Nacht gemacht. Aber, aber andererseits wolltest du ja auch, dass es nicht kein Schwein interessiert, sondern du dachtest, das sollen, die Schweine nee, sollen ja... Und dann sind sie auch gleich angekommen, oder? Nee. Genau. Ich hatte eine Kamera bei und hatte gefilmt und aus dem Grund musste der Tag sein, weißt du? Ja. Ja, vielleicht ja, kannst du den Schweinen nicht mal erklären, dass es der Tag sein müsste, weil du eine Kamera dabei hattest. Ja, naja, die Polizisten sind ja doch eher... Sag mal, haben die dir schon dein Telefon konfisziert als Vorausgriff auf die 2500 Euro? Weil du klingst auch so, wenn du hier die Wasserleitung zum Telefonieren nehmen würdest. Der Empfang scheint doch nicht so super zu sein hier im Buch. Ja. Im Buch? Ja. Ach siehst du, da brauchen wir ja selber ja keine sich kaufen mehr, wa? Wie was? Na Bücher! Wenn man selber im Buch wohnt. Ja, ja toll, als Lehrer ist doch eins. Mann, das war gut. Ja, genau. Ich glaube, ich kann dir nicht weiterhelfen, außer dir den Rat zu geben, finde dich mit deinem Schicksal ab und nimm es als einen wirklichen Lernprozess. Ja, das stimmt, Kuttner. Aber irgendwie ist es doch auch scheiße, wa? Ja, das stimme ich dir zu. Aber der Fakt ist auch gegeben, dass ich alles dabei hatte, um sicher hoch und sicher runter zu kommen. Ja, toll. Ja. Also Notärzte waren da überhaupt nicht notwendig, Polizei war da nicht notwendig, na okay, zwei Polizisten, um meine Daten zu erfassen, aber vorher... Sie waren schon notwendig. Einer, der lesen kann, einer, der schreiben kann. Insofern mussten es zwei sein. Ach, nee. Ah, scheiße, oder? Ja, also 200.000 Euro. 2.000 Euro. Naja, ey, aber das ist eben ein bisschen ein Abenteuerurlaub. Der ist bei dir sicher recht kurz ausgefallen, aber es war einer. Naja, also sonst... Und ich meine, du hast einen schönen Film zu Hause, kannst du mal zeigen den Kindern. Ja, ich dachte mir auch schon, naja, könntest du ja vielleicht bei Kuttners Videoschnitzel zeigen, aber... Ja, super. Ja. Ja, ja, da bin ich echt total scharf drauf, auf Schornsteinfeger-Filme. Das kommt aber wirklich richtig cool. Glaube ich. Komm raus und ja, unten stehen Feuerwehr, DGS und so weiter. Das kommt richtig genial. Vielleicht solltest du mit einem mobilen Projektor auf den Alex gehen und sammeln. Naja. Also, gut. Aber was ihr lernt, wa? Ja, auf jeden Fall. Ey, danke dir für den Anruf, war ein echter Beitrag. Ja, danke, ciao. Tschüss. Hallo? Hier, ja, hallo. Ja, hier noch ein Beitrag. Ja, kannst du nochmal so Sachen wie Like Tim spielen? Nee, jetzt nicht. Naja, ein andermal irgendwie. Ja, okay, tschüss. So, hier nochmal ein Beitrag. Ein junger Mensch, ich weiß nicht wie, verstarb an der Hypochondrie. Ah, super. Hallo, hier noch ein Beitrag jetzt mal. Ja, klar, logisch. Na, wir müssen mal aufs Ende zukommen. Theologisch und zwar auch ganz philosophisch, das ganze Thema. Na, dann mach doch mal deinen Beitrag hier. Hast du was vorbereitet? Ja, naja, der Mensch. Naja, ich unterhalte mich hier mit dir. Denkst du, ich unterhalte mich hier für Nulle wer? Was? Moment, erstmal das hier, Matze aus Cottbus. Ich wollte vorhin schon mal und dann bin ich hier reingekommen. Jetzt fangen wir an mit Monotheismus, Duotheismus, Triotheismus, Polytheismus. Also, Quadrotheismus. Ich wollte auf jeden Fall mal was sagen zum Thema Religion, zum Thema Theologie und zum ganzen Schein. Ja, dann sag doch mal was, aber versuch eh einen Satz zu sagen, der also, aber in sich hat. So, was verschießen so Pantarei, Heraklitmäßig, alles fließt. Nur erfunden worden und ach, ist doch Quatsch, stimmt doch nicht. Mann, erfunden, jetzt hör auf mit deiner Verschwörungstheorie, dass der amerikanische Präsident und die CIA dahinter stecken. Gar nicht. Was ich sagen will, seit Anbeginn der Geschichte, seitdem es Priesterkasten, Schreiber und so weiter gibt. Ah ja, aber ich sag dir mal, wenn's dir mal richtig scheiße ist, dann glaubst du auch vorsichtshalber erstmal an Gott. Und wenn's dir dann auf wieder besser Fall geht, dann glaubst du nicht mehr dran. Auf jeden Fall. Naja, siehst du, darauf haben wir uns einigen können. Hallo? Genau, ist doch ein Wort. Charlottenburg, ja, oder? Ja. Spiel doch mal Scham. Wen? Scherm. Hab ich ja schon. Ja, aber keiner macht für niemanden. Du hast gesagt, du hast die Platte nicht mehr. Hab ich doch gespielt vorhin. Nee, du hast, wir brauchen keine Hausbesitzer. Wir brauchen keine Hausbesitzer. Die letzte Schlacht gewinnen wir. Genau, du sollst aber keine Macht für niemanden spielen. Naja, könnte ich, aber kann ich jetzt nicht, weil die Sendung praktisch zu Ende ist. Da kannst du doch noch schnell rinschieben. Naja, kann ich rinschieben, aber wir müssen doch jetzt irgendwie Dings hören. Verstehst du? Schumann. Mensch, nicht Schumann. Schubert. Was ist denn das? Genau. Schon mal spitze, oder? Genau, so sieht das aus. Ich will den Fall und ich kann nicht mehr. Welche Mörder mich da links da. Aber können wir jetzt leider nicht hören. Ich danke dir für deinen Anruf. Hallo, hier noch ein Beitrag. Ach Mensch, Kinder, jetzt mach doch mal schnell nochmal. Sag doch mal, was reellet. Einer nochmal, was reellet. Hallo? Halt dein Maul. Hallo? Hallo? Ja. Ich hätte zwei kleine Beiträge. Naja, mach mal einen. Mach mal den besseren. Sind es der bessere? Zu Litauen. Gott sei Dank. Ach so, was denn? Ich war mal dort und ich habe da erfahren, dass die Leute sehr arm sind. Und das ist jetzt aber kein Beitrag. Also ja, ich meine, wenn du was erfahren hättest, dann wäre, dass sie Kartoffelpuffer mit Gulasch essen. Das ist aber interessant. Dass sie sehr arm sind, auch. Die sind überall auf der Welt sehr arm. Jetzt nehmen wir mal die 10 Dinger da weg und dann. Abends auf die Straße. Ja, dann machen sie da hier aber hoch. Und sind ja hier auch sehr arm teilweise. Sachen. Ja. Also man sieht sich dort das an, was normalerweise hier die Leute sonntags oder zur Kommunion gehen. Naja, gut. Haben wir wieder was gelernt über Litauen. Hallo? Wolltest du noch mal einen Beitrag? Wolltest du hier noch einen Beitrag leisten? Ja, warte mal. Also, Kuttner, was du machst? Jetzt machen wir einen Beitrag, aber in einem Satz. Also, ein Satz. Ja. Du fällst jedem ins Wort, wenn du nicht mehr weiter weißt. Genau. Hallo? Das stimmte. Oh, mein Maultrommel. Kinder, jetzt ist ja hier keine Bluser-Sendung. Alle mit ihren Hirschsprühbeutel um Hals oder was? Hallo? Dann ja, grüß wir machen. Jürgen. Ja, wir machen jetzt mal Schluss, wa? Spiel doch mal vor. Schubert? Nein. Was denn? Von der Frank Sky, die deutsche Version. Ja, die habe ich jetzt nicht hier. Über mir ing, als ich Feuer fing, ein rosa-roter Lampen. Ich danke dir für den Anruf. Das ist doch ein heiteres Ende. Damit verabschiede ich mich. Soll ich jetzt, Mann, ich könnte auch den anderen Schubert spielen. Machen wir jetzt mal Abstimmung. Ich kann jetzt entweder den Schubert hier spielen. Bam, bam, bam, bam. Oder den hier. Bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam. Der klingt ein bisschen France Gall-mäßiger, oder? Ein bisschen heiterer. Hallo, welchen willst du hören? Den oder den? Na, das ist doch eine Antwort. Und du? Naja, sag ich doch, wunderbar. Welchen du? Hallo? Ja. Naja, da fällt ja die demokratische. Hallo? Die naja. Bitte. Genau, richtig. Hallo? Na, das scheint mir doch eine recht demokratische Entscheidung zu sein. Dann würde ich mich damit verabschieden. Wir hören uns nächsten Dienstag, sag ich jetzt mal. Sag ich einfach mal so. Kuttner, bist du Fußballreporter, Ivan? Sag ich jetzt einfach mal so. Wir hören uns nächsten Dienstag wieder. Tschüssikowski. Ciao, tschö mit Ö. Bis die Tare. Ich ruf dich an. Zieh ich wieder aus. Der Mai war mir gewogen mit manchem Blumenstrauß. Das Mädchen sprach von Liebe, die Mutter gar von ihm. Nun ist die Welt so trüb, der Weg gehüllt im Schnee. Nun ist die Welt so drüber, der Wind gehüllt in Schnee. Ich kann zu meiner Reise nicht wählen mit der Zeit, muss selbst den Weg mir weisen in dieser Dunkelheit. Es zieht ein Mondenschatten als mein Gefährte mit. Thank you. und auf den weißen Matten such ich des Wildes Tritt. Was soll ich länger feilen, lass mal nicht Trieb hinaus, lass ihre Hunde heulen vor ihres Herrn aus. Die Liebe liebt das Wandern, Gott hat sie so gemacht. Von Eid, dem Ahnen, feins Liebchen, gute Nacht. Von einem zu dem anderen, feins Liebchen, gute Nacht. Damit du